Okay, komm, Steffen, los, ab, wir müssen. Wohin? Wir müssen jetzt schnell ab in den Aufzug, komm. 13. Etage wieder? Ja, oder? Ja, bist du bereit? Ja, so bereit war ich noch nie. Ja, dann geht's los. Sie haben Etage 13 erreicht. Etage 13, der Podcast rund um Filme, Games, Serien und vielem mehr. Ihre Gastgeber sind Steffen Liebschner von den Comic Cookies und Bastian Richelzagen von Der Komiker. Herzlich willkommen auf Etage 13. Hallo Basti, herzlich willkommen zu einer weiteren Episode Podcast Ping Pong. Ich dachte mir, wir überlegen uns mal für diese Messenger-Episode ein neues Konzept, vor allem marketingtechnisch einen neuen Namen. Und da passt Podcast Ping Pong natürlich ganz gut, weil es funktioniert ja so, ich nehme dir jetzt einen kleinen Podcast auf, du antwortest mit der kleinen Podcast-Episode nur für mich und das Ganze geht ein paar Mal hin und her. Und dann im Endeffekt veröffentlichen wir das Ganze über unseren Feed für unsere Hörenden. So das Konzept. Ja, in meiner kleinen ersten Episode möchte ich natürlich vor allem erstmal dir und deiner Gattin und dem kleinen Ben alles Gute wünschen, denn der ist jetzt ein paar Tage auf der Welt und da interessiert mich natürlich brennend, wie läuft's denn so? Also, neues Lebewesen bei euch in der Wohnung, neues Menschlein, hält euch sicherlich ordentlich auf Trab. Und genau das wüsste ich halt ganz gern mal. Wie sind so die ersten Tage angelaufen? Ja, wie verändert sich jetzt alles für euch? Verändert sich schon arg? Wahrscheinlich schon. Ja, und da das hätte ich halt ganz gern mal von dir gewusst. Erzähl doch mal kurz. Was gibt es bei mir Neues? Naja, natürlich kein Nachwuchs in dem Sinne, aber ja, ich habe mir auch mal was Neues angelegt oder gegründet sozusagen. Und zwar habe ich einen neuen Instagram-Account gemacht. Ja, wenig spektakulär zu einem neuen Lebewesen, ich weiß, aber es ist halt so, dass ich unter meinem privaten Instagram-Account ja bisher alles Mögliche veröffentlicht habe und auch sehr viel Disney-Content. Also mit dem Disney-Content kam nicht immer gut an. Da gab es tatsächlich schon kritische Stimmen. Nicht viele, aber tatsächlich gab es die. Und ich habe auch festgestellt, dass viele in dieser Disney-Community so eigenständige Disney-Accounts haben. Und dann dachte ich, warum mache ich das nicht einfach auch? Ich habe jetzt zu allem anderen irgendwie auch eigene Accounts. Also Etage 13 hat einen eigenen Account, die Comic Cookies haben einen eigenen Account. Da geht es dann halt vor allem natürlich um die Podcast-Themen, aber auch um Comics bei den Comic Cookies. Und deswegen dachte ich, warum denn nicht der anderen großen Leidenschaft namens Disney halt auch noch einen eigenen Account gönnen. Naja, und das Ganze funktioniert wohl mittlerweile, ohne dass du dich nochmal irgendwie mit einer zusätzlichen E-Mail-Adresse registrieren musst. Denn ich habe dann, als ich auf neu anlegen gegangen bin, einfach gesagt bekommen, ja, mach das doch über deinen schon bestehenden Account. Und das hat tatsächlich funktioniert. Und deswegen gibt es jetzt seit neuestem den neuen Instagram-Account von mir, der da heißt Goofus the Dog. Ja, Goofus, also wie Goofy vorne. Und ja, dann solltest du es eigentlich schon finden, wenn man den eingibt. Natürlich eng verknüpft mit meiner Disney-Leidenschaft immer meine Lieblings-Comic-Figur, der Goofy. Und das ist so sein voller Name. Und so habe ich dann auch meinen Account genannt. Sich immer ein bisschen umgucken. Also ich habe da so ein bisschen erstmal Klassiker von meinem anderen Account rübergezogen. Das heißt, einfach Bilder meiner Goofy-Sammlung. Die wird es jetzt dann also im neuen Account geben, zukünftig. Aber auch alles andere, was mit Disney zu tun hat, wird dann vorwiegend da stattfinden. Natürlich gibt es immer mal wieder auch eine kleine Überschneidung. Gestern habe ich mal einen kleinen Sketch zum Beispiel veröffentlicht. Den habe ich dann auf beiden Accounts geschaltet, weil so das Künstlerische, das sehen ja dann doch auch viele auch mal so ganz gern im privaten Account. Genau, aber ja, schau doch einfach mal drauf und sag mir, wie du es findest und was du dir vielleicht wünschen würdest über diesen Account. Vielleicht gibt es ja Disney-Themen, die ich da auch mal bringen kann, die vielleicht jemand anders noch nicht auf dem Schirm hat. Ne? Oder du wünschst dir einfach mal was Spezielles. Ja, genau. Also meine Goofy-Sammlung kannst du jetzt im Grunde da künftig verfolgen. Ja, und ansonsten bist du jetzt dann erstmal dran. Hallo Steffen. Ich, ja, danke für deine Nachricht. Willkommen wieder bei einer dieser Messenger-Episoden. Ping-Pong hast du gesagt, ne? Wir nennen das jetzt Ping-Pong. Ich muss mich erst dran gewöhnen. Du weißt doch, alte Menschen brauchen lange, bevor sie sich dran gewöhnt haben. Aber das geht bei mir, ich hoffe, das geht schnell. Ich probiere jetzt erstmal mein nächstes Rider und dann kann das weitergehen. Das war ja naheliegend, dass du mich zum Thema Kind fragst. Ich habe gedacht, ich spanne dich ein bisschen auf die Folter und erkläre dir das in der nächsten Aufnahme, denn ich habe vorhin einen meiner Guilty Pleasures gemacht und von dem wollte ich dir mal einfach erzählen. Aber zuerst mal zu deinem Profil finde ich gut, dass du die Disney-Sachen jetzt extra sozusagen raushaust. Ist ja auch eines deiner Lieblingsthemen. Ich habe auch letztens noch mit einer Bekannten von mir gesprochen, wo ich richtig Lust hätte, euch beide gegeneinander gegen ein Quiz antreten zu lassen, weil sie weiß auch ziemlich viel Disney-Kram und ich würde gern von jeweils von euch beiden wissen, wer der größte Fan ist. Würde auch den Quizmaster spielen. Können wir uns ja mal überlegen, wenn die entsprechende Person da ist. So, aber jetzt zu meinem Guilty Pleasure. Ich hätte gedacht, ich hätte schon mal darüber im Podcast gesprochen, aber ich glaube, das habe ich nur mal im privaten Umkreis erzählt und da wurde auch direkt so, was ist das denn für ein Scheiß? Pass auf, Disclaimer vorher. Ich glaube an so einen Scheiß überhaupt kein Stück, aber ich finde es mega interessant, wenn Leute so dahinterher sind. Es geht eine gewisse Faszination für mich aus von Orten, die verlassen sind oder die, von denen man nachsagt, dort würde es irgendwie spuken oder sowas in die Richtung. Und es gibt auf Amazon, auf dem Amazon Prime, gibt es eine Serie, die schon mittlerweile 2 Staffeln hat, die nennt sich, eine deutsche Serie, nennt sich Geisterakten. Die Geisterakten. Als sie, glaube ich, damals angefangen haben, ich meine, die haben 2017 angefangen, da war das noch fast bis auf 2 ein ganz anderes Team. Und in den einzelnen Folgen sind schon ein paar Leute abgesprungen, sodass das Team sich immer weiter geändert hat. Die werden auch immer professioneller. Jedenfalls, wenn man sich das Intro anguckt, das gefühlt fast 2 Minuten dauert. Aber zum Kern der Sache. Es ist im Endeffekt ein Team von Leuten, die sich ausgerüstet mit so gefühlt typischen Geistersachen auf den Weg macht und versuchen wollen, übernatürliche Phänomene zu entdecken. Dazu rüsten sich zum Beispiel mit einem EV aus, Electronic Voice Phänomen. Das ist nichts anderes, als dass du so einen Kassettenrekorder abspielst, also so ein Tonbandaufnahmegerät aufspielen lässt und nachher einfach die Signale, die du eingefangen hast, audiomäßig verstärkst, sodass du in diesem Rauschhaften, was so diese Aufnahmegeräte mit sich haben, versuchen willst, rauszufinden, ob da irgendwas drauf zu hören ist, irgendwelche komischen Stimmen oder was, was nicht normal ist. Und die finden da halt immer irgendwas. Die verstärken das im Tal. Und dann schreiben sie unten drunter noch in Untertitel noch drunter, was man da jetzt gehört hat. Ich musste ehrlich gesagt zugeben, meist verstehe ich gar nicht das, was diese Untertitel hergeben. Manchmal schon, dann ist es klar und deutlich. Und ich frage mich immer, woher kann das wissenschaftlich kommen? Das könnte vielleicht an Interferenzen liegen, die so zwischendurch in der Luft ranliegen, weil man zwischendurch kriegen auch Ränder oder sowas rein. Also alles, was so über den Funk übertragen wird. Manchmal entstehen aber auch Dinge, die man nicht sofort einfach erklären kann. Ich gebe ein Beispiel, die Folge habe ich letztens jetzt nochmal wieder geguckt. Da sind die in so einem Bunker, tief unter der Erde, ein alter Nazi-Bunker, und einer sitzt in so einem Psychoraum drin. Das ist ein Raum, in dem sozusagen wellenartig die Wände angestrichen wurden, wie auf diesen Hypnoscheiben, und der Raum auch nicht ganz gerade ist. Und während er die ganze Zeit so nachfragt, ist da jemand, möchte jemand mit mir sprechen, geht im Hintergrund die Türklinke runter. Jetzt, ja, natürlich kann ich das direkt erklären. Ich könnte sagen, okay, jemand vom Team drückt die Türklinke herunter. Wäre komisch, wenn sie es so machen würden, weil damit würden sie eigentlich ihre eigene Authentizität berauben und hätten uns die ganze Zeit verarscht. Oder aber jemand von diesem Nazi-Bunker-Ding läuft da rum und drückt die Klinke herunter. Da passieren manchmal sehr, sehr gruselige Sachen. Also etwas, was du dir eh nicht anschauen wirst. Aber ich gucke es mir einfach super gern an. Und manchmal besteht so eine zweistündige Folge aus nichts anderem. Es ist dann einfach, wenn man nicht diesen Grusel mitnimmt, pure Langeweile von einer Person, die da rumsitzt und sagt, ist da jemand? Möchte jemand mit mir sprechen? Möchte jemand etwas sagen? Und dann hörst du Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch, Rausch. Und dann passieren ganz selten irgendwelche komischen Sachen. Und die Geisterakten, also sind so Geisterjäger, die auf der Suche sind nach übernatürlichen Phänomenen. Das ist mein Guilty Pleasure. Und was hast du auch selber so ein Guilty Pleasure? Bedingung, du musst mir jetzt einen erzählen. Erst wenn du mir einen erzählt hast, dann erzähle ich dir ganz viel zum Thema Baby. Also Steffen, du bist dran. Ich spüre eine Anwesenheit. Ich spüre die Anwesenheit von Zerrissenheit. Hallo Basti. Podcast Ping Pong. PPP. So nennen wir das Ganze ab sofort, wenn du möchtest. Wenn du das auch möchtest, also wie gesagt. Zum Thema Alter, das hast du ja in dem Zusammenhang auch erwähnt. Da braucht man ein Bild geschickt. Das können wir dann eventuell in die passende Episode mit einbauen. Was war noch? Ja, Thema Disney Quiz. Ja, wäre ich gern dabei. Also scheue ich mich nicht davor. Es gibt ja auch so eine TV-Sendung auf dem Disney Channel. Oder gab es, oder gibt es immer wieder mal so ein Disney-Quiz? Ich auch schon mal überlegt, mich zu bewerben. Ja, könnte interessant sein. Kann man hier auch mal machen. Zu deine Guilty Pleasure, zu den Geisterakten. Da sagst du, ich glaube an sowas kein Stück. Aber, du weißt schon, vor dem Aber steht immer die Lüge. tatsächlich, finde ich, dass du da spürbar hin und her gerissen bist. Vielleicht glaubst du doch ein bisschen dran. Schaust du die Sendung mit Skepsis oder wie schaust du die? Weil gerade bei dem Beispiel, was du nennst, das mit der Türklinge, ich jetzt nichts Böses unterstellen wollte, ist es einfach ein anderes Geräusch, was als Türklinke ausgemacht wurde, oder es war ein Versehen, was einer einfach gedrückt hat und derjenige hat das als Hinweis gesehen oder als Fremdeinwirkung eines Geistes. Wenn ich jetzt Vorsatz unterstellen möchte, haben sie es halt einfach nur gefaked. Da ist dann mit Authentizität nicht viel her. Also finde ich, gibt es bei solchen Vorhaben leider sowieso nicht. Ganz ähnliches Beispiel, was in dasselbe Kerbe schlägt, sind all diese Medien, ne? Also Hollywood Medium oder Long Island Medium. Die kann ich auch nur skeptisch gucken, weil das Einzige, was sie als Fähigkeit haben, sind halt eine gute Beherrschung eines Verfahrens namens Cold Reading oder eine gute Menschenkenntnis und zum Teil ist auch schon bekannt geworden, dass oder ist wohl schon bekannt geworden, dass diejenigen, die da praktisch mit ihren Angehörigen über die Geisterwelt kommunizieren wollen, vorher ja, so ein bisschen ausspioniert worden von Mitarbeitern derjenigen. Also es ist immer so, alles immer sehr mit Vorsicht zu genießen, sowas. Immer hinterfragen, weil letztlich bleibt die wirklich wissenschaftliche Erklärung dann in solchen Fällen bislang zumindest immer irgendwo aus. Also sobald man was irgendwie versucht hat, wissenschaftlich zu erklären, hat das dann doch nicht so funktioniert. Für mich ist halt immer ein Unterschied, ist es fiktiv, ja? Weil dann kann ich mich sehr, sehr auf solche Geschichten einlassen, dann mag ich das. Oder wird mir sowas wie Geister oder Übernatürliches als real verkauft? Und da bin ich dann halt echt skeptisch. So, zu meinem Guilty Pleasure. Das heißt ja sowas wie heimliches Vergnügen. Ne? Ist halt die Frage, habe ich überhaupt welche? Beziehungsweise gelten meine Hobbys, die ich habe, nicht schon als solche? Ne? Weil wenn man das jetzt unter einer gewissen Norm betrachtet, sind das alles schon Guilty Pleasures möglicherweise, die Comics, die Disney-Geschichte und so weiter und so fort. Aber manchmal, gut, kommen wir mal zum Beispiel, manchmal gucke ich halt auch Shopping Queen ganz gern mal, aber wirklich selten. Also das ist halt jetzt nicht so, dass ich da gezielt eine Sendung einschalte, sondern wenn es gerade mal läuft, gucke ich es. Vor allem aber wegen der Bemerkungen von dem Guido Maria Kretschmer. Und was ich noch ganz gerne gucke, was ich so ein bisschen in die Richtung bezeichnen würde, sind romantisch angehauchte Intrigen. Also sowas wie The Royals oder Revenge, solche Serien, falls der das was sagt. Ja. Ja, und dann gebe ich zurück an dich, weil du hast ja noch eine Story aufzuklären. Und ich sag's mit dem Hoaxmaster, immer schön skeptisch bleiben. Bis dann. Hallo Steffen. Ich hoffe, es heilt jetzt nicht so sehr, weil ich gerade mal die Möglichkeit hatte, in die Badewanne zu springen und das direkt mal nutze für eine Aufnahme für die 13. Etage. Ja, bin ich total auf deiner Seite. Ich glaube, das muss ein bisschen differenzieren. Auch die Türklinkensache war so für mich, dass die natürlich von jemandem, die wurde sogar runtergedrückt. Ne? Das ist ganz easy, da kann einfach ein Typ dahinter gestanden haben, der sie runtergedrückt hat. Also ganz Pillepalle, das ist mir bewusst. Bei mir ist das nur, ich finde es interessant, und stelle mir vor, es wäre interessant zu wissen, wenn es so etwas geben würde. Letztlich ist das Gute an dem Format, es wird dir nichts verkauft, als hier sind wirklich Geister oder sonst irgendwas. Die Jungs und Mädels, die das da machen, die sind schon, die sagen dazu meistens gar nichts, was dahinter stecken könnte. Okay, in manchen Fällen denken sie sich selber auch, denken sie sich Namen für das aus, was zu ihnen gesprochen hat, aber wenn ich ganz ehrlich bin, ich glaube, wie gesagt, an den Scheiß nenne ich es jetzt einfach gar nicht, aber ich fände es faszinierend, wenn es die Möglichkeit geben würde, und ich finde die ganze Stimmung halt ganz interessant. Es geht für mich in die Richtung wie Horrorfilme, denn bei Horrorfilmen finde ich auch die Stimmung immer ganz interessant, und im Horrorfilmbereich ist vor allem Found Footage für mich so ein Ding, was so in die ähnliche Richtung geht für mich wie dieses Geisterakten-Ding. Also es gibt ja Horrorfilme, die halt so tun, als wären Filmaufnahmen entdeckt worden, die suggerieren, als wären sie echt, sind sie aber nicht, da ist es dann deine Fiktion. Das sind natürlich fiktive Sachen. Ne? Bekanntes Beispiel ist natürlich Blair Witch Project. Und hier ist jetzt so, okay, die fahren an reale Orte, spinnen da irgendwelche lustigen Geräte auf, bei denen auch, ich habe mich nicht näher beschäftigt, aber bei denen natürlich auch einfach gesagt werden kann, man könnte zum Beispiel bei diesem EVP, von dem ich erklärt habe, einfach sagen, okay, überall um uns herum ergeben uns Wellen, Funkwellen, Audiowellen, irgendwas, und die schnappen zufällig gerade irgendwas Radiomäßiges auf, was da auch schon passiert ist. Also letztlich spannend finde ich's, weil so eine Was-wäre-wenn-Frage ist. Aber für mich selber, nee, jetzt nicht so der Typ dafür. Ja, zu meiner noch zu leistenden Story habe ich mir jetzt einfach den Modus Operandi erdacht, dass ich immer ein bisschen häppchenweise es erzähle. Und dann kannst du Fragen stellen, wenn du Lust hast, ein paar dazu. Und dann beantworte ich die Fragen und gehe zum nächsten Kapitel über. Weil ich sonst jetzt einen riesigen langen Monolog führen würde. Und das mache ich ja sonst nicht so gern, Steffen. Das weiß der selber, ich rede ja so ungern. Und bei vor allem etwas, was ich schon so oft erzählt habe, fällt es mir ganz schwer, mich ja wieder zusammenzureißen und einfach zu sagen, aber vielleicht kann ich diesen Podcast nutzen, zu sagen, hört euch bitte einfach den Podcast an, dann hört ihr es selber. Ich fange mit Punkt 1 an. Schwangerschaft und Entbindung. Ja, die Schwangerschaft, die 9 Monate waren zum Schluss von meiner Frau ziemlich anstrengend für sie und für mich. Vor allem für sie, weil sie hat den Bauch mit rumschleppen müssen. Also das ist nicht ohne gewesen. Boah, krass, was Frauen aushalten müssen. Übel. Und zum 30.06. sollte unser Sohn auf die Welt kommen. Und das Schöne ist, war wohl passend zu dem Termin. An dem Tag selber hatten wir Besuch und meine Frau hatte komischerweise zwischendurch mal so einen Aussetzer, wo sie nicht wusste, was sie sagen sollte. Da meinte sie im Nachhinein auch so, dass wir im Moment gewesen wusste, hey, heute geht's los. Und es stimmte auch. Später am Nachmittag habe ich Chili con Carne gekocht. Und wie man als Mann so ein bisschen verfällt in Nervosität, man fragt die Frau immer wieder, und alles gut, so ungefähr alle 3 Minuten fragte ich, weil mir schon irgendwie alles ein bisschen komisch vorkam. Und dementsprechend hat sie irgendwann gesagt, jetzt frag nicht immer, und habe dann gedacht, gut, dann frage ich halt nicht, habe in Ruhe mein Chili con Carne gekocht. Und dann kam irgendwie immer in kürzeren Abständen dieses Hab dann gedacht, du darfst ja nicht fragen. Koche ich also meinen Chili con Carne einfach weiter und lasse den Ding freien Lauf, bis irgendwann nach mehreren Häschel-Attacken dann meine Frau kommt, ich darf ihn doch lieber. Dann sind wir losgefahren mit dem Auto rüber ins Krankenhaus und dort war es so, dass Bianca abgesetzt habe vom Krankenhaus. Sie ist dann hochgegangen vor den Kreissaal, hat dort gewartet heißt, bis die Tür zum Kreißsaal aufgegangen ist, bis dahin ist sie schon. Ich habe währenddessen das Auto abgesetzt und da war schon erste tolle Sache. Dieses Ding, denn ich habe das Auto abgestellt und der Blinker hat nicht funktioniert. Nicht, dass er nicht angegangen wäre, er ging einfach nicht mehr aus. Ich habe dauerhaft nach rechts geblinkt. Ich habe dann irgendwie versucht, irgendwas dann rumzudrehen, habe aber wirklich nicht lange dran rumgefuhr, weil ich gedacht habe, es gibt gerade Wichtiges aus einer Scheiße. Bin hochgelaufen zu Bianca, die gerade einen freien Moment hatte und habe gesagt, so, ey, so ein geiler Tag, ey. Weißt du, wir haben jetzt wahrscheinlich hier die Wehen und dann geht unser Auto auf einmal wieder nicht. Denn der Blinker ist kaputt, sage ich zu ihr. Und dann guckt sie mich an, Basti, du Idiot. Du hast mich beim Absetzen hast die Warnblinkanlage angemacht. Und ich so, oh. Bin dann zum Auto zurück und habe die Warnblinkanlage ausgemacht, denn es stand ja die ganze Zeit blinken auf dem Parkplatz. Typisch also für meine Nervosität. Wir kamen dann, wurden von der gesagt, ey, jetzt geht doch mal 2 Stunden hier im Krankenhaus rum, damit das ein bisschen vorangetrieben wird. Ja, wir haben dann versucht, Bianca wollte nur auf Toilette, ersten Meter, sie kriegt eine Wehe. Wehe heißt also, nennen wir es einfach mal, ohne ins Detail gehen zu wollen, unbändige Schmerzen. Hat bei mir im Arm gehangen und das kam dann so alle 3 Meter vor. Wir sind dann immer wieder zurück auf den Flur Kreißsaalstation. Dort hat sie alles zusammengebrüllt und dann hat eine Schwester eine Tür aufgemacht und gesagt, gehen Sie noch mal hier rein. Das war natürlich der Kreißsaal. Ich dachte so, ja, Sie können doch einfach sagen, dass jetzt ein Kreißsaal geht. Ja, und ab dann, sagen wir so, nach meinem Gag mit dem mit der Warnblinkanlage hatte ich auch nichts mehr zu lachen. Dann gab es wirklich nichts mehr zu lachen. Nein, 4 Stunden später Verbändern auf der Welt. Im Kreißsaal ist es dann mal einmal passiert, dass ich umgekippt bin, weil an dem Tag, 30. Juni, war es dann auch ziemlich heiß. Ich habe zu wenig getrunken und zu wenig gegessen. Das erste Mal, mein Leben ist wirklich schwarz vor Augen geworden. Meine Frau hat mir vorher gesagt, wenn irgendwas ist, dann rufst du meine Freundin Jessica an, die macht dann bis zum Schluss mit. Und ich habe gedacht, so, nee, eigentlich will ich das bis zum Schluss mit durchhalten. Was ich aber gemacht habe, als mir schwarz vor Augen gewesen ist, ich habe vor mich hingestellt und gesagt, so, ich rufe jetzt Jessica an. Aber ich habe nichts gemacht. Ich habe es nur vor mich hingeredet und wie ein Tropf, ein Schluck Wasser in der Kurve da gesessen. So viel zum Thema. Also das ist ungefähr ein gutes Sinnbild dafür, wie sinnvoll Männer bei so etwas sind. Und nach unerträglichen Schmerzen von meiner Frau und immer wieder gutem Zureden, war dann 4 Stunden später unser Sohn auf der Welt. Und das war es jetzt zum Kapitel Entbindung. Wenn du noch Fragen hast, dann schick mir doch eine Sprachnachricht zurück. Und ansonsten, das nächste Kapitel hätte dann die Überschrift, wie geht's denn so in den ersten Wochen mit Ben voran? So heißt übrigens mein Sohn. Mein Sohn heißt Ben. Dann bis später. Tschüss. Hallöchen, Basti. Ja, solange das noch frisch ist, gibt es von mir gleich die Antwort. Erstmal eine mysteriöse Frage in den Raum gestellt. In dem Raum, in dem du dich gerade befunden hast, waren da auch irgendwelche Geister unterwegs? Vielleicht gab es da vorher, ich denke, das ist an sowas wie entweder Handwerker oder vielleicht auch ein Zahnarzt. Weil da waren so 2-3 Mal kleine Bohrgeräusche zu hören. Oder was hast du da was gemacht, was du uns mitteilen möchtest? Wenn nicht, ist es auch nicht schlimm. Aber fand ich lustig. Es ist halt das Schöne an diesem Format, da gibt es auch immer mal Nebengeräusche. Ich stehe jetzt zum Beispiel gerade in der Küche und brate eine Kleinigkeit an. Und ja, von daher kann das gut passieren, dass es jetzt hier auch gleich Nebengeräusche oder Bemerkungen meinerseits gibt, wenn es mir nicht anbrennt. Ja. Zu dem ganzen Geisterkomplex nochmal kurz zu diesem Thema. Ganz kurz nochmal. Das ist eben genau das, was ich meinte. Also du hast das ja gerade gesagt, du magst die ganze Atmosphäre, du magst, wenn es die Frage so ein bisschen in die Echtwelt holt und die reale Welt holt. Da ist genau mein Problem. Also ich das habe ich ja in meiner vorigen Aufnahme, habe ich das versucht ein bisschen zu erklären. Also bei mir ist halt die Grenze die, dass wenn mir das in einer Story erzählt wird, und das sehr gut erzählt wird, ich mich da durchaus drauf einlassen kann. Aber das ist dann halt eine Fiktion, weißt du, das ist dann halt ausgedacht. Also ich meine, es gibt ja auch, das ist ja das Schöne an Fiktion, da ist ja alles möglich. Also du hast Science Fiction, da gibt es Dinge, die sind noch nicht möglich, vielleicht sind es auch nie möglich. Wir hatten es jetzt zum Beispiel in der letzten Episode von Zeitreisen. Und das sind Themen, wenn die gut gemacht sind, dann begeistern die mich ja auch, das weißt du ja. Und mit Geistern ist das ähnlich. Also Ghostbusters zum Beispiel, um da jetzt mal ein Beispiel zu nennen, finde ich super. Oder wie heißt der andere Film mit Michael J. Fox hier? Frighteners, ne, glaube ich. Auch sensationell gut. Ein super geiles Konzept auch. In Disneyland gibt es den Ride, ne? Also die Fahrt, das Fahrgeschäft um das Phantom Manor. In den US-Disney-Parks ist es das Haunted Mansion, genau. Das ist halt auch, das erzählt mir halt auch eine Geschichte. Das ist ja auch nur eine fiktive Sache, die zwar im realen Leben nachgebaut wurde, aber man weiß halt trotzdem, okay, es ist jetzt hier fiktiv, was die dir erzählen, das ist ja alles nicht echt, ja? Sieht man ja zum Teil auch. Und ja, es erzählt mir halt eine Geschichte. Eine Geschichte ist immer noch mal was anderes. Grenzwertig finde ich das halt in so einem Fall, und da komme ich jetzt noch mal auf die real damit kokettierenden Fälle. Ja? Du sagst ja, diese Geisterjäger oder wie sie sich jetzt nochmal nennen bei dir, die machen das nicht so deutlich und die versuchen es ein bisschen wissenschaftlich anzugehen und so weiter und so fort. Solange sie das nicht irgendwie eindeutig ja, propagieren, das sind jetzt Geister, das ist das und das. Und das lässt sie, oder solange sie also auch selber sagen, okay, es ist halt alles wissenschaftlich nicht wirklich begründbar, was wir haben, ist das ja alles so eine Sache, ja. Aber es gibt, also du sagst ja, ich muss mich kurz versammeln, also die sagen auch nicht eindeutig, es sind Geister oder so, oder es ist das und das, sondern sie untersuchen das in irgendeiner Art und Weise. Natürlich werden auch die eben in dieser Atmosphäre, ja, in der sie sich dann da befinden oder in die sie sich da begeben, sich gegenseitig ein bisschen vielleicht auch mal das ein oder andere Mal reinlegen. Ne? Das Thema Türklinke, das könnte jetzt zum Beispiel auch, das wäre dann wieder eine positive Auslegung, was gewesen sein. Und man sagt, okay, wir frotzen uns gegenseitig mal ein bisschen. Ist dann halt immer eine Sache, wie man das Ganze dann auch darstellt und dem Zuschauer verkauft. Es gibt ja, wie gesagt, auch die anderen Extrembeispiele. Und da hatte ich ja als Beispiel eben diese Medien angeführt. Ne? Also diese Medien von das Medium, das, so bezeichnen sich auch Leute. Also bezeichnen sich nicht nur Verbreitungsmechanismen, sondern so nennen sich auch Leute, die wohl gesteigerte Fähigkeiten angeblich haben und sich entweder mit Geistern unterhalten können, um bei dem Thema zu bleiben, oder halt eben in die Zukunft blicken können, irgendwas deuten können, jedenfalls. So, ja, die gibt es ja auch. Und da bleibe ich nochmal bei diesem Beispiel, auch mit den Geistern. Da finde ich es halt insofern grenzwertig, dass dann da auch oftmals mit den Gefühlen der Leute gespielt wird. Ne? Ganz offensichtlich, weil denen halt verkauft wird zum Beispiel, dass sie jetzt dann doch nochmal mit Verwandten XY sprechen können. Ne? Also es ist auch da, es muss man natürlich, auch da muss man wiederum differenzieren. Sind das Leute, die uns jetzt mal zynisch zu betrachten, es ihr Lebzeit nicht hinbekommen haben, sich irgendwie noch irgendwelche Probleme mit den Verwandten aus der Welt zu schaffen. Dazu gehöre ich übrigens auch, müsste ich mich selber so zynisch betrachten, aber ein anderes Thema. Und da jetzt dann plötzlich doch nochmal mit dem Verwandten XY in Kontakt zu treten, da würde ich dann sagen, naja, gut, selber schuld, ne, wenn man dann sowas auf sowas reinfällt oder sowas dann in Anspruch nehmen will, auf einmal plötzlich. Anders sieht es aus bei Fällen, die mit der Trauerbewältigung im Endeffekt, und das ist dann vielleicht das häufigere Beispiel, eventuell, ich weiß es nicht, ich kenne darüber keine Statistiken, aber die tatsächlich mit so mit der Trauerbewältigung ein Problem haben. Und die werden dann von solchen Scharlatanen, sage ich jetzt mal ganz gezielt das Wort, ausgenutzt. Ja, und ja, denen wird dann das Geld aus der Tasche gezogen. Oder gut, also die meisten Medien sind ja jetzt auch keine Prominenten, so wie die Medien, die ich schon genannt hatte, die dann im Fernsehen sind. Aber selbst da wirst du für die Leistung was zahlen müssen. Das wird nicht alles der Sender übernehmen. Ne? Aber die meisten Medien, die das so von Person zu Person machen und nicht im Öffentlichen stattfinden in dem Sinne, die werden da tief in die Tasche greifen. Und auch da muss man natürlich immer wieder sehen, das ist ja wie bei Homöopathie und ähnlichen Sachen auch, die Leute sind selbstmündig, ja, und sollen das eigentlich selbst hinbekommen, so viel Transferleistung. Aber ist vielleicht nicht immer der Fall. Ne? Geht vielleicht auch nicht immer. Deswegen immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Und deswegen gebe ich auch denen, die das überhaupt anbieten, eine gewisse Mitschuld an dem Ganzen. Ne? So, jetzt habe ich mir ja schon wieder viel zu viel mit dem Thema beschäftigt. Wollte ich eigentlich gar nicht mehr. Dein Geist, wie gesagt, habe ich gehört im Badezimmer. Oder wo auch immer du warst. Ich glaube, du warst im Badezimmer. Ne? Hast du irgendwas gesagt? Jedenfalls, Thema Ben. Es war jetzt der holprige Start, den du jetzt geschildert hast. Dazu kann ich jetzt eigentlich weniger was fragen, als beruhigend dir zur Seite springen, falls es dich in irgendeiner Art und Weise beruhigt, und sagen, so bin ich auch. Also wenn irgendwie eine Situation eintritt, die ja nun mal alles andere als alltäglich ist, ja, drehe ich auch voll am Rad und kann mich nicht mehr konzentrieren auf die einfachsten Dinge, die man sonst ohne weiteres hinbekommt. Ja. Dass du dann halt einfach mal die Wand in der Anlage anlässt, passiert. Ja, ein einfaches Gefecht. Wie gesagt, das ist alles andere als eine normale Situation und eine alltägliche. Von daher kann ich das absolut nachvollziehen, was da geschildert wird. Hier steht man absolut neben sich und möchte der Frau am liebsten, so gut es geht, zur Seite stehen, ja, und ihr das meiste abnehmen, aber gibt es dann halt auch einfach letztlich nicht hin, wahrscheinlich. Ja. Wäre bei mir sehr wahrscheinlich ganz ähnlich, weil ich mich ja nicht mehr kenne, ein Stück weit. Ansonsten, wie gesagt, freue ich mich jetzt auf das nächste Kapitel. Ich will jetzt auch nicht nötigerweise überziehen. Ich freue mich auf das nächste Kapitel, was du mir erzählst. Und das ist ja dann die Ankunft in eurem Heim und ja, die ersten Tage, ne? Das erste Stell dich ein, quasi. Bis dann. Hallo Steffen. Ja, ich gebe dir recht. Medien, also im Sinne von ein Plural von einem Medium, also Mensch, die Kontakt aufnehmen zur Anderswelt und dafür zur Anderswelt, wenn ich jetzt mal. Anderswelt, das klingt wie so ein Vorortstädtchen in den USA. Anderswelt. Oder ist das holländisch? Egal. Das ist wirklich einfach nur Geldmacherei und totaler Scheiß. Und sowas gibt es ja auch noch in vielen anderen Bereichen. Ich gebe nur das Stichwort Homöopathie rein, ne? Müssen wir jetzt nicht nochmal näher drüber sprechen. Da hat ja Jan Böhmermann in einem sehr schönen Beitrag auch gemacht. Und damit kann man dieses Thema dann mal beenden. Du hast natürlich gefragt, wie es weitergeht. Nach der Entbindung haben wir einen kleinen Menschen mit nach Hause gebracht und der ist zuckersüß. Also er heißt Ben und Ben, also das habe ich ja schon mal gesagt, er ist Ben und wir sind jetzt in Woche 4, also er ist bald einen Monat alt und er kackt uns die Bude voll, er schreit uns die Bude voll und er säuft wie ein Loch. Also im besten Falle vielleicht so einer der, weiß ich nicht, typischen Kneipengänger in den 50ern, also 50er Jahres Lebensalter. Ein bisschen, oder 60er Jahre, wo man sich einfach so ein bisschen zurückziehen kann, sich auf das Wesentliche beschränken kann. Saufen, kacken, schreien. Könnte auch ein gutes Profil sein von jemandem, der leider auf die schiefe Bahn geraten ist im Osten unseres Landes, aber das sind jetzt nur Klischees. Wir haben hier keinen kleinen Ostdeutschen, wir haben hier einen westdeutschen verwöhnten Jungen. Vor allem deshalb, weil ich glaube, meine Frau und ich sind da sehr unterschiedlich. Ich bin eher so der Typ so, ach, jo, Ben, wie sieht's aus? Wann kannst du denn arbeiten gehen? Meine Frau ist eher so, nein, der bleibt jetzt zu Hause. Das ist mein Sohn. Den lasse ich nicht raus. Völlig in Ordnung. Ich glaube, eine Mama empfindet auch mal ganz anders gegenüber dem Sohn. Und das ist auch für mich jetzt gerade schwierig, weil ich spreche jetzt mit dir. Am Montag muss ich wieder arbeiten gehen. Wir haben Freitag, als ich das jetzt hier gerade aufnehme. Der letzte Freitag, bevor mein vierwöchiger Urlaub mit Kind, Katze und Frau zu Ende ist. Und es macht mich schon wehmütig. Denn auch wenn das der anstrengendste Urlaub war, den ich jemals hatte, war es auch der schönste Urlaub, den ich jemals hatte, weil ich so einen kleinen Menschen da habe, der zwar schreit, brüllt, kackt, seufzt, aber er kann auch einfach da liegen, auf dem Sofa zum Beispiel bei uns oder im Bett. Und dann dreht er sich so und macht diese unbewusste, man nennt es Engelslächeln. Der lächelt die einfach so unbewusst und zieht wirklich so eine krasse Grinsegrimasse. Und du denkst dir so, Junge, du hast es echt drauf, einen zu verzaubern. Also dieses Typische, was Comedians gerne sagen, er kann nicht bis nachts wach halten, aber wenn er die einmal anlächelt, ne? Einmal. So ungefähr ist es wirklich jetzt. Die ersten Tage, als ich zurückgekommen bin, also erstmal großen Respekt an meine Frau, was sie alles so hinter sich gebracht hat. Dagegen ist meine Jammerei wirklich bedeutungslos. Ich verneige mich vor allen Frauen, die eine Geburt durchgemacht haben. Alter. Puh, ich muss da Bilder aus meinem Kopf kriegen. Das ist nicht schön. Aber dadurch, dass natürlich auch meine Frau erstmal langsam wieder zu Kräften kommen muss, habe ich in der ersten Zeit auch, auch das Mitdenken noch ein bisschen übernommen. Meine Frau würde jetzt sagen, so nach der Zeit nimmt das Mitdenken wieder so ein bisschen ab. Aber ich bin jetzt vor allem in Sachen Haushalt wahrscheinlich mehr ausgebildeter, als ich vor war. Vorher hat man sich hier in so ein, ah ja, komm, schon irgendwann passieren machen. Nee, jetzt muss alles krass strukturiert werden. Ich kann dir mal vorstellen, wie es jetzt aussieht mit Kind, dass man zum Beispiel, ich mir gesagt habe, okay, ich mache jetzt sonntags, mittwochs und freitags koche ich, weil ich ja sowieso hier der Koch war. Das musste ich mir nie aufschreiben, weil ich einfach gekocht habe. Aber jetzt schreibe ich es mir auf, weil ich dann alles planen muss. Also wir sind letztens zum Beispiel zum Kinderarzt gefahren, da muss geplant werden, unser Auto ist gerade kaputt, der Rückwärtsgang ist im Arsch, ist toll, wird gerade ersetzt und wir sind dann zur U3 nennt sich das, also die dritte Untersuchung, was ein Kind, wenn es auf die Welt kommt, kriegen soll. Und da muss ich meinen Vater fragen, ob der vorbeikommt mit dem Auto, uns da rüberbringt, obwohl er vielleicht nur 2 Minuten entfernt ist. Also mit dem Auto und mit dem Bus hätte man auch noch fahren können. Gucken, dass das Kind angezogen ist. Es muss gucken, dass das Kind gut in den Sitz reinpasst. Es muss bei Laune gehalten werden. Es darf nicht rumbummeln bei der Untersuchung. Und es muss auch wieder nach Hause. Und das Allerwichtigste ist, kannst dich bei Leuten mit Kind nicht mehr auf Uhrzeiten verlassen. Ich habe einen guten Kumpel, der uns besuchen gekommen ist. Und dem musste ich sagen, ihm bleibt jetzt mal 20 Minuten vor der Tür stehen. Dieser Kumpel ist sonst bei jeder privaten Verabredung von mir und ihm immer zu spät gekommen. Das war das erste Mal, dass er warten musste. Und ich habe gedacht, so schnell kann sich das Blatt drehen. Im Endeffekt ist man jetzt Unternehmer. Wie soll ich das erklären? Man muss jetzt für mehr Leute denken. Deswegen klingt es wie, also Unternehmen, Familie nenne ich es einfach mal. Ich muss jetzt in meinem Hinterkopf haben, reicht das Geld bis Ende des Monats? Wann kann ich kochen? Wann kann ich Zeit mit ihm verbringen? Wie kann ich Katze und Kind auseinanderhalten, dass sie nicht in die Gurgel gehen? Also vor allem Katze an das Kind, das weiß man ja nicht. Wie kann ich Frau am besten unterstützen? Erst 8 Millionen Sachen, die dazukommen. Aber es ist... Es ist echt wert, muss man einfach mal sagen. Und jetzt lüfte ich ein kleines Geheimnis, denn ich hatte eigentlich gedacht, dass ich das erst in einem Jahr mache, also dann genau in einem Jahr, wenn Ben ein Jahr ist, dass ich das mal so ankündige. Aber ich habe gedacht, auch dieser Podcast ist ja also ein privates Gespräch zwischen uns beiden, das klingt ja nicht viel. Denn ich berichte über meine ganze Erfahrung, die ich mit... als Papa sozusagen, als frisch gewordener Papa durchmache, berichte ich in einem eigenen Format, nämlich in einem neu gemachten Podcast von mir. Den findest du am einfachsten, glaube ich, bei Spotify bei Jeden Tag Papa. Damit nehme ich jetzt so ein bisschen die Podcast-Empfehlung weg, ist ja auch ein bisschen Eigenwerbung und habe gedacht, mach's vielleicht wenigstens hier, weil ich mir auch gedacht habe, für Menschen, die noch mehr sich ins Detail interessieren möchten, können sich ja mal ein paar Folgen davon anhören. Der Podcast ist jetzt kein Ratgeber-Podcast, wo ich wirklich von A bis Z sage, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, ihr müsst das machen, sondern es taucht eher so in die alltägliche Lebenswelt und Gedankenwelt eines Papas, also von mir ein. Und ich versuche relativ oft Folgen rauszuhauen. Ich weiß gar nicht, wie viele Folgen wir jetzt nochmal für die Etage 13 haben. Im Moment veröffentlicht von dem Podcast Jeden Tag Papa, sind es 25 Folgen. Ich kann Ihnen nur empfehlen, es sind meistens relativ kurze Folgen, da ruhig reinzuhören. Da kann man sich dann auch mal ein paar Lustige anhören. Ich habe zum Beispiel eine Aufnahme gemacht, die war kurz vor Entbindung, wo die Wehen angefangen haben, um einfach mal zu hören, wie ich nervös klinge. Die ist auch nur ganz kurz. Und wenn ich so die Überschriften durchgehe, was da so Folgen drin vorkommen, geht es viel um Jammerei von mir. Eigentlich unberechtigte Jammerei, weil ich bin nicht der Typ, der jammern sollte. Das sollte meine Frau. Ganz ehrlich. Das denke ich jetzt immer noch. Deswegen meine Podcast-Empfehlung an dich. Wenn du noch mehr in die Tiefe gehen möchtest und vielleicht auch all die anderen, hört euch doch mal Jeden Tag Papa an. Ansonsten werde ich keine großartige Werbung mehr woanders dafür machen, weil ich wollte erst mal ein Jahr lang aufnehmen, um zu gucken, ob ich das durchhalte, weil ich das relativ regelmäßig machen möchte. Und du kannst mir gerne hier noch zu ein paar Fragen stellen. Steff will dir auch gleich noch beantworten. Aber ich möchte schon eine Sache ankündigen für unsere Ping-Pong-Podcast, weil ich ja auch in der letzten richtigen Episode noch mal so ein bisschen angekündigt habe, dass ich sehr gerne mit dir ein Pen and Paper machen würde, würde ich jetzt gerne hier in diesem Ping-Pong-Podcast eine Sektion machen, einen Bereich, in dem ich mit dir dir ein bisschen Pen and Paper beibringe, erzähle, was das so ist und wir zusammen sozusagen einen Charakter erstellen, den wir benutzen können, damit du dein Pen and Paper, was ich konzipiere, spielen kannst. Was hältst du von der Idee? Würde mich sehr freuen, weil ich bin heiß drauf, ein Pen and Paper mit dir zu machen und habe auch schon eine super coole Story, die dir sehr gut gefallen würde. Und ich könnte jetzt einfach sagen, ich miete die Etage 13 und du musst es jetzt einfach tun, aber ich bin ja der Typ, ich mache ja nichts gegen den Willen eines anderen Menschen. Da würde ich natürlich auch gerne fragen, ob du diesen Vertrag unterzeichnen würdest und ich freue mich auf eine Rückmeldung von dir. Und bis dahin, ciao! Ja, hallo Basti, ich habe gerade sturmfrei und dachte, diese Zeit nutze ich aus, um unser Podcast Ping-Pong voranzutreiben und den nächsten Podcast für dich bereitzustellen. Kurz zu deinen Themen. Also die Idee von Pen und Paper finde ich ja prinzipiell gut, da haben wir ja schon drüber gesprochen. Das sollten wir auf jeden Fall auch machen. Allerdings bitte nicht in dieser Episode, wenn es geht. Weil ich kann dir erklären, warum. Ich würde das halt in einer separaten Episode machen. Ganz einfach. Deswegen, damit es hier nicht untergeht. Wenn wir das in einer separaten Episode machen, geht es in dieser Episode von Anfang an nur um das Thema. Und dann haben wir unsere Pen-and-Paper-Episode. Und damit ist gut. Also die geht dann von vorne bis hinten nur um das Thema. Und das passt dann. Wenn dieses Podcast Ping-Pong dazu sich anbietet, das hat es dir auch gesagt, dann sollten wir das dann auch so machen. Da habe ich nichts dagegen. Aber wie gesagt, ich würde halt da eine separate Episode draus machen. Und es gibt noch einen zweiten Grund, den du ein bisschen sträflich außer Acht gelassen hast, mein Lieber. Ich habe nämlich noch Themen, die ich bisher noch nicht unterbringen konnte. Also ich habe ja am Anfang gesagt, ich habe da einiges an Redebedarf und von daher wäre es ganz schön, wenn ich meine Themen auch noch unterbringen könnte in dieser Episode. Komme ich auch gleich dazu, zumindest zu einem meiner Themen, weil bisher bin ich ja noch nicht so wirklich dazu gekommen. Also mit Ben, was du da so sagst. Dass er dich da jetzt so ein bisschen, der ist halt da, schreit, kackt, frisst. Ich dachte, du machst auch nichts anderes. Das ist ja ganz der Papa. Nein, Quatsch. Im Moment kannst du halt mit Ben noch nicht viel anfangen. Also ich schätze mal, das ändert sich, wenn er in einem entsprechenden Alter ist. Wenn du dem so die ersten Comics zeigen kannst oder den ganzen anderen Nerd-Kram. Ich weiß, du sammelst jetzt nicht so viel, aber vielleicht hast du ja trotzdem so das ein oder andere Spielzeug, das du ihm mal zeigen willst. Oder wie gesagt, Comics gibt es ja dann auch schon welche für Kinder, wenn du da so die ersten mit ihm entdecken kannst. Ich glaube, da wirst du dann richtig viel Spaß haben, wenn das dann so losgeht. Oder wenn du einfach mit ihm spielen kannst. Im Moment ist es halt, wenn es so frisch ist. Es ist halt so ein Häufchen Mensch, was da rumliegt und nicht viel macht. Das ist ganz klar. Aber ändert sich ja alles. Du hast das Engelslächeln von dem Kleinen erwähnt, was dich dann aber doch schon frohlocken lässt. Das hat er wohl ganz eindeutig von Papa, oder? Kenne ich von dir auch. Nein, Quatsch. Ich möchte dich jetzt nicht in Verlegenheit bringen, aber ja, und was muss ich da hören? Was überraschst du mich hier? Du machst einen eigenen Podcast und ich weiß nichts davon. Nein, du hast es vor einer ganzen Zeit schon mal angekündigt, beziehungsweise hast mich aber so ein paar Sachen dazu gefragt, was es braucht, um einen eigenen Podcast zu starten. Jetzt ist es soweit. Du hast dich für eine relativ kurzweilige Veröffentlichung entschieden, was ich cool finde. Das kann man einfach mal so folgenweise weghören. Ich habe das auch gleich direkt in meinen Podcatcher gepackt. Jetzt muss ich nur mal gucken, wenn ich da so mal kurz durchscrolle. Finde ich ja schon manche Titel ganz, ganz toll. Also am Anfang ist es noch gar nicht betitelt, aber ab Episode 10 gibt es dann auch Titel. Bin mal gespannt, was bis zur 9 die Themen sind, weil Thema 10 oder Episode 10 ist zum Beispiel, dann kommst du endlich, dann geht es um die Frage, wann kommt denn der Kleine? Und dann gibt es Episode 16, Endlich Papa. Also das ist dann so eine Meilenstein-Episode, ne? Vermute ich. Ansonsten gibt es hier ganz tolle Themen. Warte mal, ich hatte doch gerade noch eins gefunden. Ja Gott, ich finde es aber gerade nicht. Windelmülleimer, ja, das ist die letzte. Zeitempfinden, irgendwas hatte ich davon gelesen. Vielleicht habe ich mich, ach hier, Gelassenheit beim Kacken. Genau, da bin ich mal gespannt, eine der letzteren Episoden. Bis 14. Juli. Nee, du hast, ach, du machst das immer so schwallartig veröffentlicht, du das, ne? So an einem Tag dann mehrere kleine Episoden. So sieht das mir hier aus. 8. Juli ein paar, dann am 29. Juni ein paar. Ja. Aha. Ja, ich bin gespannt. Ich habe mir den natürlich direkt gezogen und lade mir den gerade in dem Moment runter, als ich das hier aufnehme. Ja, bin gespannt, was mich da erwartet. So, jetzt komme ich mal zu meinem ersten Thema und damit ein kleines bisschen doch zu Pen & Paper, weil das da eine Rolle spielt. Und zwar habe ich mir angeguckt, du wirst dich jetzt gleich erraten, wirst nachdenken, Pen & Paper, wo kommt Pen & Paper vor? Richtig, in Stranger Things, auch in der dritten Staffel, spielt das Ganze ein Thema am Rande zumindest. Und taucht immer wieder mal auf, wird zumindest mal wieder erwähnt. Wir kennen das ja aus der ersten Staffel noch, da haben die Jungs ja immer zusammen gespielt. Und das wird hier aufgegriffen. Ansonsten setzt es sich relativ nahtlos, oder gut, so viel nahtlos war ich jetzt gar nicht, aber es setzt sich halt sofort. Wir haben ja in der Vorschau schon gesehen, auf einmal gibt es ein Rieseneinkaufszentrum in Hawkins, die ist Darkwood Mall, heißt sie, glaube ich, und die wird auch Dreh- und Angelpunkt, also die wird wichtig für die Staffel. Also tatsächlich findet da viel statt, was ich ganz cool finde. Also diese amerikanischen Malls, die so in den 80ern dann anscheinend hochgeschossen sind, spielen ja doch immer wieder mal eine Rolle. Einer meiner Lieblingsfilme von Kevin Smith ist ja zum Beispiel Mallrats, der spielt ja auch in einem Mall. Ich bin immer so ein bisschen fasziniert von diesen Malls, von diesen Riesendingern. Zurück in die Zukunft zum Beispiel spielt ja auch auf einem Parkplatz einer Mall zumindest. Und Zurück in die Zukunft findet hier in dieser Staffel auch seine Premiere. Also das ist ein kleiner Spoiler, aber das ist natürlich jetzt nur ein popkultureller Spoiler, weil davon gibt es natürlich wieder jede Menge Anspielungen in der ganzen Serie. Oder in der ganzen Staffel, in der aktuellen. Wir haben wieder einen neuen Charakter dabei. Den hat man auch schon im Trailer gesehen. Das ist Robin. Und Robin wird gespielt von Maya Hawke. Habe ich vorher auch nicht gewusst. Und zwar ist das die Tochter von Uma Thurman und Ethan Hawke. Ne? Gewisse Ähnlichkeiten sieht man. Passt super rein in dieses ganze, in diese ganze Gang. Und finde ich gut, dass er damit reingekommen ist. Macht ihren Job super. Ansonsten geht es darum, dass man in Staffel 2, die nicht schlecht war, aber nicht so gut wie Staffel 1, meiner Meinung nach, in Anführungszeichen Fehler gemacht hat. Sachen, die von anderen Fans bemängelt wurden, von mir jetzt eigentlich nicht so, aber so prinzipiell kann das dazu beigetragen haben, dass ich das nicht gut fand. Ich will jetzt auch gar nicht so genau darauf eingehen, was. Muss ich schon. Also es gibt zum Beispiel die Situation, dass Eleven plötzlich irgendwann mal aus Hawkins raus ist und so die weite Welt entdeckt, mehr oder weniger auf einmal einer großen Stadt ist und so weiter und so fort. Das sprengt so ein bisschen das Ganze. Das will auf einmal zu viel, hat man den Eindruck. Und es ist cooler, finde ich, wenn sich das Ganze auf diese Kleinstadt konzentriert. Und das macht man in Staffel 3 wieder, also da bricht man nicht so groß aus. Da ist halt der große Ausbruch eben dieses Einkaufszentrum. Aber es ist halt Teil von Hawkins, gehört auf einmal plötzlich dazu. Und sehr viel findet dann dort statt. Was noch stattfindet, ist der Kalte Krieg, denn der wird sehr thematisiert hier bei der ganzen Staffel. und spielt immer so eine Rolle bei dem Ganzen. Und wie gesagt, ich will da, was jetzt inhaltlich angeht, gar nicht so viel verraten, nur das nur so als Hintergrund, dass das auch auf einmal eine Rolle spielt. Und es macht einfach wahnsinnig Spaß. Also wie gesagt, die ganzen popkulturellen Inhalte, die ganzen popkulturellen Anlehnungen, die man da entdecken kann, das alleine schon und das dann das Ganze gemischt halt mit dieser Story, mit diesen Monstern, die da immer wieder auftauchen plötzlich und woher kommen sie jetzt wieder und was ist das? Und am Ende ist es dann vielleicht doch wieder was anderes. Also es ist ein anderes Monster. Es ist schon cool gemacht. Es macht einfach einen riesen Spaß. So ein bisschen, einer hat das neulich mal ganz gut verglichen mit, das ist jetzt ein Zitat, man müsse sich vorstellen, ein Stephen King-Roman wäre verfilmt worden von Steven Spielberg. So ein bisschen, ja. Und das machen ja die beiden Brüder, ich weiß jetzt gar nicht, wie heißen sie? Sag du mir das gerade mal. Die beiden Brüder, also die Regie führen bei dem Ganzen auf jeden Fall, da merkt man deutlich die Einflüsse, dass die auch aus dieser Zeit kommen und dass die da sehr beeinflusst sind von Spielberg und King und so weiter. Ja, da hat man immer wieder Referenzen drauf und allein, dass die im Keller sitzen in der ersten Staffel und da eben Dungeons & Dragons spielen, ist ja eine eindeutige Referenz so Richtung E.T., ja, oder auch, dass sie immer wieder mit den Bikes unterwegs sind und so Sachen. Und das ist halt einer meiner absoluten Lieblingsfilme nach wie vor. Und da deswegen mag ich auch diesen ganzen Stil, diese ganze Atmosphäre von Stranger Things, der absolut in diese Kerbe schlägt. Ja. Das Ganze hat mich so sehr begeistert. Jetzt, ich überziehe hier gnadenlos gerade, aber zu einem kleinen Punkt will ich noch kurz kommen. Das Ganze hat mich so sehr begeistert, dass das machen sie komplett richtig, dass die dann diesmal auch wieder ein kleines Spiel veröffentlicht haben. Hatten sie bei Staffel 2 schon, da war es ein Mobile Game. Diesmal ist es halt ein PC-Game, was man sich bei Steam runterladen kann zum Beispiel. Und habe ich mir natürlich dann auch gleich nachdem ich die dritte Staffel mir angeguckt habe, habe ich mir dann das Spiel gezogen. Und kleiner Tipp von mir, das sollte man auch genauso machen. Also erst bitte die dritte Staffel gucken und die Atmosphäre genießen und alles, die ganzen Details. Und dann bitte das Spiel runterladen und das dann spielen, weil es erzählt tatsächlich die komplette dritte Staffel nach. Das ist natürlich in sehr oberflächlicher Art und Weise, ne? Also alles sehr verkürzt dargestellt, weil es in 16-Bit, diesmal ist es 16-Bit, in der Mobile-Variante war es eine 8-Bit-Variante, diesmal ist es ein 16-Bit-Abenteuer und da kann man das natürlich alles gar nicht so detailliert darstellen, aber man bemüht sich und wenn man die dritte Staffel gesehen hat, entdeckt man immer wieder natürlich die Anspielung darauf oder die Umsetzung, dass die Umsetzung wirklich sehr detailgetreu ist. Man kann da natürlich hier den Ablauf ein bisschen anders sich gestalten. Also man hat verschiedene Missionen, die man erledigen muss, immer in verschiedenen Konstellationen. Also die Charaktere werden auch nach und nach freigeschaltet und die kann man dann mit ihren jeweiligen Spezialkräften einsetzen und bewegt sich dann so mehr oder weniger linear, wie gesagt, dadurch, dass man die eine Mission der anderen vorziehen kann oder vielleicht nochmal eine Nebenmission erledigen kann. Also da ist echt ein toller Spielespaß dahinter versteckt. Da macht richtig Spaß. Kann man sich halt durch Hawkins bewegen. Auch da schalten sich nach und nach immer mehr Plätze frei, die man dann besuchen kann. Also da ist natürlich ganz klar auch die Starcourt Mall dabei, aber auch gewisse andere Treffpunkte, wie zum Beispiel das Haus von Jim Hopper oder das Haus der Byers und der anderen und so weiter und so fort. Also das ist schon lustig umgesetzt, macht riesen Spaß und hat auch vom Soundgefühl her genau das Richtige, eben dieses 16-Bit-Soundbett, was mit Items immer erklingen lässt, wenn man welche einsammelt und so weiter und so fort. Es macht einfach nur Spaß. Solltest du Zeit dazu haben? Erste Frage natürlich in dem Moment. Hast du es jetzt schon geguckt? Ich weiß, du wolltest es gucken. Hast du dazu die Zeit noch in deinem Urlaub? Wenn nicht, guck es bitte ganz dringend. Es ist schnell weggeguckt. Es sind nur 8 Folgen diesmal, glaube ich. Also relativ schnell weggeguckt. Schau es dir an. Und wenn du Zeit haben solltest und auch das nötige Kleingeld, nutzt du Steam, dann lad dir das Spiel runter. Und mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Letzte Runde geht an dich. Und mal schauen, was du jetzt als nächstes von Ben erzählst. Die Anfangszeit, wie geht's weiter? Oder vielleicht ein anderes Thema, wie du möchtest. Nur bitte kein Pen and Paper mehr in dieser Episode. Das wäre mir dann zu viel und würde leider untergehen. Bis dann. Hey Steffen, zu Pen and Paper kann ich nur sagen, okay. Ich werde mich dann mal informieren, was die Direktion sagt zu Vertragsstrafen bei Nichteinhaltung von der Spezialmietung der 13. Etage. Du erinnerst dich, wenn man einen Satz sagt, dann kriegt man die auch. Ja, bin jetzt schon ein bisschen eingeschnappt. Aber das schieben wir jetzt mal beiseite. Denn Stranger Things ist jetzt sein Thema. Entschuldigung, da gehe ich jetzt auch schon mal fast in die deutsche Synchro von einem der Jungen. Das soll man natürlich aufhören, aber es ist auch schwer aussprechbar. Stranger Things ist für mich wie Will Schmidt. Ne? Du kennst mein altes Phänomen mit William Schmidt oder William Schmitz. Ich glaube, ich weiß nicht, ob ich eine unpopuläre Meinung vertrete. Wahrscheinlich schon. ich bin erstmal begeistert von deiner Euphorie, die du an den Tag legst für diese Serie. Das hört man auf jeden Fall schon so ein bisschen raus. Da bist du, glaube ich, gut mit am Start gewesen. Da gibt es ja viele Leute, die so mit hinterher sind. Ich habe eine Anfangsfrage. Bin ich vielleicht vom Jahrgang her 1986 zu jung, um diese Serie mit den Referenten... Also mal zurück in die Zukunft würde ich wahrscheinlich erkennen. Bin ich dafür zu jung? Denn ich habe angefangen. Also natürlich muss man jetzt die Sondersituation mit berücksichtigen, dass ich jetzt hier mit Kind bin. Das heißt, mein Konsumverhalten sucht sich eher einfachere Dinge und brauche auch gerne mal einfacheren, weil man mit Erlangen eines Kind, also mit einem Level Up zu einem Papa direkt vom Kopf her gefühlt 5 bis 10 Jahre älter wird. Jo, ist wirklich so. Kann am Schlafmangel liegen. Zur Jammerlapperei kannst du dir gerne jeden Tag Papa ein bisschen anhören. Bist jetzt auch einer der wenigen, den ich glaube, du bist fast der Einzige, dem ich erzählt habe, weil mein Ziel ist es eigentlich, ein Jahr lang das Ganze durchzuhalten, um dann den Leuten zu erzählen, dass es einen Podcast gibt. Kann werbetechnisch vielleicht ein bisschen blöd sein, aber das ist jetzt so das Ziel, was ich mir auferlegt habe. Solange bleibt es erstmal so ein bisschen privat um mich her deichseln und das ist auch okay so. Ist so eine Art Audiotagebuch für meine Vaterschaft. Vaterschaft. Das klingt erstens entweder A, pervers oder B, wie als würde ich, kennst du noch, zu diesen Talkshows gehen und mir einen Vaterschaftstest machen lassen. Vaterschaftstest, ist der wirklich der Papa? Zurück zu Stranger, seltsamen Sachen. So. Ich habe mir die ersten beiden Folgen der ersten Staffel angeguckt, denn Steffen, ich habe noch gar nicht seltsame Sachen geguckt. Denn ich bin nie dazu gekommen oder irgendwie hat es mich nicht so gekickt, kann ich dir nicht sagen. Und habe jetzt die ersten beiden Staffeln angeguckt. Muss sagen, Look and Feel der Serie finde ich richtig interessant, auch gut gemacht. Auch, dass dieses Intro mit seltsamen Sachen wirklich so ewig lang gefühlt dauert mit diesem Einblenden dieser typischen Schriftart und sowas, finde ich auch cool. Ich finde auch das ganze Setting, wie die es gemacht haben und wie sie die Zeit dargestellt haben, super. Ich bin ja relativ schlecht im Referenzen erkennen. Wenn es zurück in die Zukunft gewesen wäre, hätte ich wahrscheinlich schon was erkannt. Die haben, glaube ich, auch in den ersten 2 Folgen schon Pen and Paper gespielt. Dungeons and Dragons, das ist ja relativ populär, vor allem in den 80ern. Ja, und also was ich so verstanden habe in den ersten zwei Folgen ist, dass auf der einen Seite ein Junge verschwindet und auf der anderen Seite ein Mädchen wieder auftaucht. Also, ich glaube, es ist ein Mädchen, ich kann es jetzt nicht genau sagen. Und dieses Mädchen hat irgendwie super interessante telepathische Kräfte. Ups, Entschuldigung, es ist gerade 2.47 Uhr und ich sitze mit der Katze auf dem Balkon. Mein Kind hat mich geweckt, habe aber meine Sachen schon erledigt und habe zusammen mit meiner Katze einen Igel entdeckt. Aber kommen wir zu spannenderen Sachen. In der ersten Folge wird ja auch direkt so eine Spannung aufgebaut, dass irgendein Monster von Geräuschen her auftaucht. So Monster of the Week. Und jetzt, vielleicht kommt da ein bisschen meine Erwartungshaltung mit rein. Ich habe gedacht, das wäre einfach alles ein bisschen mysteriöser angehaucht. Ich glaube, ich habe von Dark sogar 3-4 Folgen mal geguckt. Gibt ja auch diese deutsche Serie, die auch mal mit Stranger Things als deutsches Pendant, nicht deutsches Pendant mit bezüglich des Stils erwähnt wird, sondern als so eine Mystery-Serie. Und hatte im Hinterkopf gedacht, ach so, es wird so ein bisschen gefühlt Akte X-mäßiger. Und das Akte X-Feeling kam jetzt so bei mir nicht auf. Und ja, irgendwie hat es mich jetzt nicht so gepackt. Und da brauche ich einfach deine Hilfe, Steffen. Soll ich einfach durchhalten? Also wenn ich dazu komme, soll ich mir das Ganze reinziehen, damit ich noch in diesen Hype irgendwie reinkomme? Oder wieder was? Oder wieder was, habe ich letztens mit meinem Bruder immer gesagt, weil es hat mich die ganze Zeit gefragt, woher kenne ich ihn? Oder wieder was? Und weißt du, woher man oder wie oder was kennt? So als kleine Quizfrage, diesen Ausspruch, wo der relativ häufig in einem Internetformat dann vorgekommen ist. Oder wie oder was? Ich muss jetzt aufhören, sonst mache ich das die ganze Zeit. Oder wie oder was? ja, also Stranger Things, seltsame Sachen. Ja, tut mir leid, das zu sagen, aber es hat mich jetzt nicht so geflasht wie dich leider. Und da brauche ich deine Hilfe, Steffen. Wie kriege ich das hin? Ist es vielleicht nicht meine Zeit? Würde ich mehr ausflippen, wenn es. Es gibt, glaube ich, auf Amazon Prime, die habe ich in irgendeinem anderen Podcast mal gehört, so ein Film, der in den 90ern spielen soll. Mit 90s, der über einen Jungen geht, der Skateboard lernen, fahren will, irgendwie sowas. Und der soll sehr die 90er repräsentieren. In einer guten Form. Habe ich noch nicht gesehen, aber ich frage mich, wenn ich den sehe, ob ich denn einfach darauf abgehen würde, weil er in den 90ern spielt und ich ja in den 90ern erst bewusst habe, angefangen zu denken. Ja, da war ich ja dann von 5 bis 15. Also das habe ich schon eher mitbekommen. Als die 80er. Gefühlt. Gut. Ich mache erst ein neues Thema auf in ich habe schon eins, wenn du mir mal bei Stranger Things, bei seltsamen Sachen so eine Starthilfe gegeben hast, okay? Dann freue ich mich auf deine Nachricht. Bis dahin, tschüss. Hallo Steffen, eine Sache ist mir noch eingefallen. Du hattest mir gesagt, dass meine Podcast-Aufnahmen bei Jeden Tag Papa immer so schubweise an einem Tag kommen. Komisch, denn eigentlich ist mittlerweile, habe ich das geplant, dass eigentlich jeden zweiten Tag eine Folge rauskommt. Vielleicht steht das bei Soundcloud so, aber jetzt im Moment, die nächsten Folgen kommen auf jeden Fall alle zwei Tage. Das ist ja interessant. Muss ich mal nachgucken. Danke auf jeden Fall für den Hinweis, weil eigentlich muss ich nicht an einem Tag alle Folgen rausrotzen. So schlimm ist es dann auch nicht. So einen großen Gesprächredebedarf habe ich auch nicht. Höchstens so groß, dass ich jetzt noch eine zweite Audioaufnahme aufnehme. Das war's auch schon. Danke, tschüss. Hallo Basti, guten Morgen. Alte Nachteule. Jetzt mal kurz ohne Skript. Also bei den letzten beiden Antworten habe ich mir immer was aufgeschrieben. Ich hoffe, ich schaffe es jetzt diesmal schnell mal ohne das zu antworten. Kurz zum Thema Vertragsstrafe. Du hast es ja gar nicht offiziell gesagt. Du hast ja gesagt, es geht vielleicht auch ohne. Und deswegen habe ich an deine Vernunft appelliert und habe gedacht, lass uns das lieber in einer extra Episode machen. die dann das ganze Thema komplett abhandelt. Ich hoffe, dass es dann auch so in deinem Interesse ist. Auch wenn du jetzt heiß bist, aber ich glaube, das bist du später auch noch. Hoffe ich. Zum Thema Podcast, deines Podcasts, nochmal ganz kurz. Ich habe da jetzt in die ersten paar Episoden auch schon reingehört und konnte eigentlich auch gar nicht weghören. Die sind ja immer so kurz, da habe ich dann immer gleich die nächsten nochmal schnell hinterhergeschoben. Ich finde es großartig, ganz ehrlich. Also wenn du das Niveau hältst, ich meine, ich habe jetzt nur die ersten Episoden gehört, aber ich finde das toll. Kurz, knackig, aufs Wesentliche. Also gefällt mir richtig gut. Ich habe jetzt dummerweise gestern auch schon mal über unseren Etage 13 Account auf Instagram ein bisschen Werbung dafür gemacht. Ich hoffe, es ist nicht schlimm, wenn es jetzt doch ein paar andere Hörer noch entdecken. Aber ja, ich fand's erwähnenswert zumindest mal. Also du hörst, ich bin etwas sprachlos. Ich finde es gut. Also das, was ich bisher gehört habe, gefällt mir richtig gut. Zum Thema Stranger Things. Ich habe da ja auch so meine Probleme, das auszusprechen. Ich hoffe, es ist einigermaßen so ausgesprochen, dass man es verstehen kann. Ja, ich bin ja jetzt naturgemäß auch kein Kind der 80er, was Quatsch ist. Also naturgemäß bin ich ein Kind der 80er. Ich meinte eher so realistisch gesehen. Du weißt, ich komme aus der ehemaligen DDR und von daher war uns das jetzt auch nicht wirklich so vergönnt, diesen ganzen Lifestyle mitzuerleben, sowieso nicht. Ja? So, es ist ja der US-Lifestyle, der da sowieso so ein bisschen gezeigt wird. Allerdings habe ich mit 7 Jahren war das erste Mal E.T. gesehen, da war es zu pur. Also das war dann, muss dann 87 gewesen sein. 87, ja. Da war ich zu cool. Der Film ist auch 82, ja. Also auch 5 Jahre später einfach schon mal. Aber es war zumindest noch in den 80ern. Ich war da zu cool und da habe ich so einige Sachen neu, also ganz, ganz prägnant im Hinterkopf geblieben sind hier auf jeden Fall eben E.T., den ich seitdem sehr oft wieder gesehen habe. Und also später dann im Fernsehen, als er da mal lief, und dann noch später auf VHS, dann noch später auf DVD. Und ja, der hat mich halt damals einfach nur geflecht. Das war halt mal was völlig anderes. Ja. Sowas kannte ich ja überhaupt nicht. Und deswegen ist so diese ganze Atmosphäre, die der Film transportiert, so haften geblieben. Und deswegen kriegen sie mich bei Stranger Things in den Momenten, wo sie halt diese Atmosphäre verwenden und auf diese Atmosphäre anspielen, kriegen sie mich natürlich immer. Ja. Es gibt dann viele Filme so aus dieser Zeit, die habe ich dann erst nachgeholt. Also zum Beispiel Stand by Me, Das Geheimnis eines Sommers. Obwohl das ja nochmal in einer ganz anderen Zeit wiederum spielt, aber so ungefähr aus dieser Zeit stammt. Ne? Oder also der Film. Oder eben Zurück in die Zukunft erst viel später entdeckt. Was könnte man dann noch nennen? Man könnte noch einen Film nennen, aber da würde ich jetzt was aus der dritten Staffel vorwegnehmen. Da gibt es eine wunderschöne Anspielung noch. Ganz am Ende der dritten Staffel. Also ich kann es dir eigentlich nur empfehlen. Ich würde jetzt wirklich zu viel vorwegnehmen. Also da müsste ich eigentlich darauf bestehen, dass du bis zur nächsten regulären Aufnahme das alles mal durchguckst. Und dann müssten wir die nächste reguläre Aufnahme mit etwas Besonderem beginnen. Kleiner Wink mit dem Zaunsfall. Vielleicht motiviert dich das anzugucken. Wenn nicht, geh ein bisschen weg von diesem Ach, wie sagt man denn, von diesem Retro-Feeling? Also wenn dich das nicht packt, dann versuch's als Mystery-Serie zu verstehen, was es ja auch ist. Ja? Also es ist ja nicht nur dieses Retro-Feeling, dieses Nostalgiegefühl, was da mit dabei kommt, sondern es ist natürlich auch eine handfeste Mystery-Serie. Ja, von Anfang an. Und du hast schon das Mädel erwähnt, ne? Die Elf oder Elfie, oder im englischen Original 11, die plötzlich aus dem Nichts kommt und eben Kräfte zu haben scheint. Und das hat einen Hintergrund, warum die Kräfte hat. Und das kann man während der Serie entdecken. Das ist jetzt ein Handlungsstrang. Ja? Und du hast die Monster erwähnt, die immer wieder auftauchen. Ja, es gibt sehr viele Ansätze, die das Ganze zu einer Mystery-Serie machen. Vielleicht helfen die dir weiter, vielleicht sind die spannend genug. Also ich würde es fast sagen, wenn du bist ja auch so ein bisschen Mystery-Fan, du liest viel Stephen King oder guckst viel Stephen King, versuchst du unter dem Ansatz das Ganze zu betrachten. Vielleicht kriegt es dich dann. Du hast noch Dark erwähnt. Dark muss ich tatsächlich noch gucken. Da ist auch viel Gutes drüber. Ist aber eben wohl eine Serie, bei der man aufpassen muss. Also auf die man sich einlassen muss. Muss man bei Stranger Things im Grunde auch. Wobei man dann den Faden nicht ganz so verliert, wenn man mal kurz blinzelt. Das soll wohl bei Dark nicht der Fall sein. Also das soll man wohl durchgängig drauf achten. Also Second Screen-mäßig ist das keine Serie, die man gucken kann. Habe ich jetzt neulich mal gehört. Ja, will ich mich also darauf konzentrieren. Sind ja auch nur 2 Staffeln. Und da es eine deutsche Serie ist, wahrscheinlich auch nicht so viele. Ne? Ja, muss ich mir noch angucken. Werde ich mir noch angucken. Aber wie gesagt, dir empfehle ich einfach nur, guck's dir trotzdem an, auch wenn das nicht deine Zeit ist. Wie gesagt, meine Zeit konnte es aus ja, sagen wir mal, politischen Gründen auch nicht sein. Habe ich dann aber viel später nachgeholt. Ja. Ja. Also, wenn man es so nüchtern betrachten will, bin ich viel mehr ein Kind der 90er dann, weil ich dann halt erst viele Sachen haben konnte, die auch andere hatten. Ja. Da ging es dann erst richtig los mit den Comics und mit dem Spielzeug und so weiter und so fort. Sofern man das mit dem Losgehen bei mir so nennen kann, weil man muss es sich ja auch irgendwie noch leisten können, das Ganze. Ja, aber so, da hat man dann vieles entdeckt. Ja. Also ich bin gleichermaßen irgendwo ein Kind der 90er, eigentlich viel mehr, weil ich das dann erst viel bewusster aufsaugen konnte. Und ja, der 80er ist ein bisschen nachgeholt, wenn man es so nennen möchte. Genau. Ich hoffe, das reicht als Antwort oder als Versuch, dich darauf einzustimmen auf die Serie. Guck's unter dem Mystery-Aspekt. Dann könnte es dir Spaß machen. Achte nicht auf die Anspielung und wenn du dann doch welche entdeckst, freu dich. Die machen Spaß. Wie gesagt, erste Staffel sensationell, um die ganzen Charaktere einzuführen. Zweite Staffel auch gut, aber eben so ein bisschen, naja, so ein bisschen, da wollten es an einigen Stellen zu viel, aber macht trotzdem Spaß. Ja? Und dritte Staffel wieder richtig, richtig gut. So viel dazu. Bis dann. Hallo Steffen. Ja, ich war jetzt gerade ein bisschen zu dämlich, um mit dem Aufnahmeknopf klarzukommen. Das hatten wir, glaube ich, schon mal in einer unserer früheren Ping-Pong-Folgen. Nun, kommen wir doch erstmal wieder zurück auf den Boden der Tatsachen. Es ist jetzt auch schon wieder ein bisschen was her. Ah, die letzte Nachricht. Ich habe sie mir gerade noch mal ein bisschen durchgehört von dir. Ist es natürlich so, dass mit Kind die Zeiträume etwas größer werden, wobei man auch nicht mal sagen kann, welchen Tag wir eigentlich haben. Welchen Tag haben wir heute eigentlich? Ich glaube, wir haben heute Dienstag. Aber gut, okay. Das zur Klärung für die total interessierten Zeitinteressierten. Und ich habe noch was für die Zeitinteressierten. Erstmal hast du natürlich gesagt, dass du eher ein Kind der 90er bist als der 80er. Kann ich nachvollziehen. Bin ja auch eher ein Kind der 90er. Also ich gehe natürlich total ab bei den üblichen Verdächtigen. Backstreet Boys, Spice Girls und Pipapo. Das dazu. Stranger Things habe ich auch noch nicht weiter gucken können, weil mein Gehirn ist gerade einfach viel zu Matsche. Ich müsste jetzt eigentlich auch die letzte Staffel von Orange is the New Black mal durchgucken, weil es wirklich die letzte ist und wissen, wie alles zu Ende geht. Schaffe ich aber auch nicht. Was ich aber schaffe, ist, das ist etwas, was ich jetzt darlegen will, obwohl es jetzt schon mittlerweile vorbei ist und es im nächsten Jahr weitergeht. Eine Show. Ja, eine Sh Shows kann man gar nicht gerade besser konsumieren, weil die meistens einen einfachen spielerischen Aspekt haben, der mir eher so ein bisschen im Kopf hängen bleibt als die langschweifige Serie. Entschuldigung. Und zwar geht es hier um The Masked Singer. Ja, das habe ich sehr, sehr gerne geguckt. Das lief bis vor kurzem jede Woche donnerstags. Ich glaube, es waren 5 Folgen und es wurden 10 Sänger demaskiert. Wie das Ganze funktioniert, es wurden Sänger, Schauspieler, sonstige Models oder sowas in Tierkostüme reingesteckt oder auch nicht nur Tierkostüme, auch andere Kostüme. Es gab Astronauten, es gab einen Engel, also lauter so lustige Sachen und die wurden jede Woche einmal demaskiert. Und das Interessante dabei war nicht der Aspekt, dass es so eine Castingshow war. Natürlich konnte man da anrufen und durfte dann die ganze Performance bewerten, sondern es ging darum, für die Jury, die da dort saß, die versteckten Promis sozusagen dahinter zu erraten, was natürlich meinen spielerischen Meinungen gut entsprochen hat, denn ich liebe ja Spiele. Und deswegen habe ich auch gut mitgeraten. Es war eines der ersten Sendungen mit Musik und Songs, die performt werden, die ich super fand. Also die fand ich richtig bis zum Schluss ganz gut. Das perfide ist, das Finale zum Schluss konnte ich nicht sehen aufgrund von Baby-Unterbrechungen und so wurde ich dann von einem Zeitungsartikel, wollte ich gerade sagen, von einem Online-Artikel gespoilert, der mir dann im Endeffekt alles verraten hat. Mist. Also habe ich die letzte Folge auch nie ganz richtig geguckt. Interessanterweise gab es zum Schluss so ein bisschen raus, dass die Sendung dann auch so lang gelaufen ist, dass eigentlich das Rateteam auch eigentlich alle die Menschen, die unter den restlichen Kostümierten waren, auch direkt erraten haben. Ja, und das fand ich richtig klasse. Ich habe sogar meinen Eltern zwischendurch mal gesprochen und weil die das auch geguckt haben und mein Vater ist ja so der Typ, der immer sofort, ja, das ist sogar klar, das ist ganz, also das ist richtig, das muss der sein, das muss der sein. Ja, und ich bin dann eher so ein bisschen so, ja, das könnte der und der sein. Also zum Beispiel gab es unter einem Kostüm gab es einen Prominenten, der definitiv klar war, nach ein paar Sendungen und der kam dann auch nachher dabei raus. Das heißt, das Überraschungsmoment hat sich mit Laufe der weiteren Sendung dann immer so ein bisschen nach hinten versetzt, weil es gab keine Endkostümierung wieder, die so ein bisschen die noch für Überraschung gesorgt hat. Für dich also jetzt die Frage von mir, Steffen, hast du was von The Masked Singer mitbekommen? Und wann war das letzte Mal, wo du im Fernsehen richtig überrascht worden bist? Ich gebe dir extra 2 Fragen, falls du The Masked Singer nicht geguckt hast. Danach gebe ich dir meine Antwort nach deiner Nachricht. Also hau rein, Steffen. Don't talk to me. Nee, das sollte keine Aufforderung sein, Basti. Das sollte ein Bekenntnis sein. Nämlich das Bekenntnis in die Richtung, dass ich The Masked Singer auch geguckt habe. Ja. Ich habe es nicht nur geguckt, ich habe es herbeigesehnt. Und zwar gibt es da eine kleine Vorgeschichte dazu. Ich höre den Podcast Die Medienkuh. Den haben wir, glaube ich, auch schon mal erwähnt oder haben wir schon mal drüber gesprochen. Und ja, die beiden Herren der Medienkuh, beziehungsweise eher einer von beiden, nämlich der Herr Körber, der Kevin Körber, Der arbeitet bei ProSieben und hat demnach die Information auch schon relativ früh da, dass eben diese Umsetzung hier von diesem koreanischen Format ist es, glaube ich, nach Deutschland kommen soll. Ja, und seitdem das angekündigt wurde, war ich da zumindest mal gespannt drauf. Und als dann feststand, wann es denn auch gezeigt wird, habe ich sofort zu meiner Freundin gesagt, nimm es bitte auf, ich würde es gerne sehen oder wir gucken es uns gerne an, wenn du das mitgucken möchtest. Ja, ich hätte mich auch gerne dieser Live-Zelebrierung hingegeben. Ja, es hat aber einen schwerwiegenden Haken. Das Ganze lief um 20.15 Uhr an einem Donnerstag, was erstmal noch kein Problem ist. Allerdings läuft es eben bis 23 Uhr. Und da ist immer noch dieser verflixte Freitag, an dem ich leider auch 5.30 Uhr raus muss. Und das wäre ein- oder zweimal bestimmt gegangen. Aber wenn man das dann sechsmal hintereinander macht, wird es schwierig. Es ist zwar nur der Freitag, aber trotzdem soll man an dem ja trotzdem auch seine Leistung irgendwie bringen. Ja, leistungsorientierte Gesellschaft und so weiter und so fort. Und ja, dementsprechend habe ich dann gesagt, nee, es ist besser, wenn wir das irgendwie zeitversetzt gucken. Also nimm ich bitte auf. Oder was wir dann auch gemacht haben, wir haben dann die Wiederholung auf Six am Freitag geguckt. Da waren wir zumindest noch einigermaßen live dran. Natürlich haben auch wir es nicht geschafft, das Ganze komplett spoilerfrei über die Bühne zu bekommen. Denn ganz am Anfang haben wir es auch nicht am Freitag geschafft zu gucken. Da hat man es, wie gesagt, aufgenommen. Und ja, meine Freundin bekommt samstags immer so ein Newsletter. Und in dem stand, das war eine der ersten beiden Sendungen, in dem stand auch gleich drin, wer gleich im ersten Beitrag, wer da jetzt demaskiert wurde. Und so wusste sie A, wer nicht weiterkommt und B, wer unter der Maske gesteckt hat. Also richtig fetter Spoiler. Und ich wurde auch einmal gespoilert, zumindest so teilweise. Und zwar, ja, wissen ja meine Kollegen auch so ein bisschen von meinen Affinitäten mit Comics und Superhelden und so weiter. Und da wollte mein Kollege mir erzählen, es gibt eine Show, in der so ein Eichhörnchen auftritt, das in ein Superheldenkostüm steckt. Naja, ich sag so, ja, die Show kenne ich, aber ich wollte dann halt nochmal sicher gehen, mit ihm abgleichen, aber auch wirklich dasselbe meinen, was ich da meine. Weil er war sich dann auch nicht mehr sicher, Zimmer, keine Ahnung, ob es so heißt, wieder mal irgendwas nur am Rande mitbekommen, ja. Ja, in dem Moment hätte ich mir dann aber eben auch dieses Don't Talk to Me Sweatshirt, komme ich gleich nochmal zu, gewünscht. Oder diesen Hoodie. Weil ich suchte nach dem Eichhörnchen und es war der Freitag nach der Donnerstagssendung, als das Eichhörnchen aufgedeckt wurde. Ja. Ich habe schnell weitergescrollt in der Hoffnung, ich sehe nichts, aber habe dann doch leicht erkennen können, dass es ein Mann war, der dunkelhaarig ist. Und groß und schlank war ja vorher schon klar. Und gut, aus der Sicht hätte es auch Matze Knob zum Beispiel sein können. Aber als dann in der Show selbst der Name Markus Schenkenberg fiel, war mir relativ schnell klar, okay, der wird es jetzt sein. Ja, kein Evil Jared jedenfalls, kein David Hasselhoff und so weiter und so fort. Ja. Nee, aber das Konzept insgesamt hat mir super gefallen, auch so dieser Rateaspekt. Das mit dem Gesang, das war halt das Vehikel, ja, es mussten ja sich irgendwie präsentieren, also nimmt man den Gesang, deswegen das Ganze ja auch The Masked Singer heißt letztlich. Und du hast aber irgendwas in der Richtung gesagt, es ist für dich das beste, ja, Gesangskonzept einer Sendung oder das beste Konzept einer Musikshow. Hast du das so ausgedrückt? Ich hoffe, ich erzähle es, gibt es jetzt nicht komplett falsch wieder. Das würde ich so zumindest nicht unterstreichen, weil ich immer noch finde, dass das beste Gesangskonzept immer noch bei The Voice liegt. Kennst du The Voice of Germany? Ich Also da ist ja das Konzept zumindest mal insofern ähnlich, als dass die Juroren, zumindest die, nicht sehen, wer da gerade singt. Zumindest in den ersten Shows ist es so. Und da konzentriert sich halt gerade in diesem ersten Teil immer sehr auf die Stimme. Und das finde ich immer noch, irgendwie noch, also was Gesang angeht, jetzt am besten. Jetzt hat man ja hier bei der Masked Singer hat man ja auch Profisänger dabei, dass die natürlich besser singen als jetzt ungeübte Leute, in Anführungszeichen, weil die natürlich auch trainiert haben dafür, ist jetzt nicht allzu überraschend. Und das waren auch Highlights. Also ich möchte diesen Aspekt auch nicht missen. Ja? Also ganz im Gegenteil, das war schon ein Mehrwert, weil die haben ja auch echt tolle Versionen ihrer Lieder präsentiert. Und bis auf die Metal-Version von Atemlos, da hätte ich schon ein bisschen drauf verzichten können. Aber nicht, weil ich Metal nicht mag, sondern weil ich Atemlos nicht mag. Ja. Nee, aber ansonsten geiles Konzept der Show. Leider in der zweiten Hälfte dann ein bisschen schwächer, weil dann, wie du auch schon angemerkt hast, glaube ich zumindest, dass immer mehr Hinweise kamen, die es eindeutig machten, wer da jetzt eigentlich hinter der Maske steckt. Ja. Also die ersten beiden Shows fand ich noch richtig überraschend direkt, also weil ich überhaupt nicht geahnt hätte, wer dahinter steckt. Und das hat sich dann mit der Show um Heinz Hönig als der Kakadu. Jürgen von der Lippe hätte ich übrigens cooler gefunden, aber das war ja dann durch diesen Buchhinweis auch relativ schnell oder relativ eindeutig klar. Ich mache ein bisschen in der Küche rum nebenher, ich hoffe, das stört nicht ganz so. Ganz so sehr hätte ich sagen können, dann hätte es auch noch geweint. Naja, gut. Jürgen von der Lippe hätte ich irgendwie noch cooler gefunden, aber Heinz Hönig war dann halt relativ schnell klar durch diesen Bücherhinweis. Und so war das ja bei den anderen auch. Also da waren ja dann immer mehr eindeutige Hinweise bei Gil Oferim, dann sogar nochmal mit dem Zornsfall am Ende. Und bei Bühlen ja eigentlich auch schon ein bisschen vorher mit der Vorwahl und oder der Postleitzahl oder der Vorwahl von Mannheim und so Sachen, ja. Frage an dich wäre, ob du mal ins Netz geguckt hast während der Zeit und vielleicht da mal mitgeraten hast. Da gab es ja dieses Ratespiel auch online. Und ansonsten habe ich da jetzt eigentlich nicht mehr viel zu sagen. Bemerkenswert fand ich halt noch, das noch kurz, ach doch, und noch die Auflösung mit dem Hoodie. Aber bemerkenswert fand ich halt auch, dass Bülent halt von der ersten bis zur letzten Sendung, glaube ich, immer wieder gefallen ist als Tipp. Ne? Also irgendwie, den hatten sie ständig auf dem Schirm. Natürlich waren auch andere Namen genannt, aber das war so der eindeutigste Kandidat wohl. Ne? Hat nicht so den Eindruck zumindest. Ja, zu dem Hoodie nochmal kurz. Don't talk to me. Stand auf den Hoodies, wenn die Kandidaten nicht in ihren Kostümen waren, aber ja trotzdem nicht erkannt werden durften. Und da waren sie halt eben einheitlich in diesen Hoodie gehüllt und haben dann noch eine, ich glaube, eine Spiegelreflektionsmaske oder eine Skimaske oder irgendwie sowas drauf gehabt, dass sie also wirklich nicht zu erkennen waren und eben auch nicht angesprochen werden durften, damit niemand rausfindet, wer dahinter steckt. Also wohl auch wirklich höchste Geheimhaltung. Hat man jetzt auch nochmal seitens Herrn Körber bestätigt, und dem glaube ich das in dem Fall jetzt einfach mal. Denn der macht nicht nur die Medienkuh, der macht auch noch einen zweiten Podcast, der von ProSieben gestaltet wird. Das wäre dann auch so mehr oder weniger mein Podcast-Tipp schon diesmal. Willkommen im Privatfernsehen heißt das Ganze. Das macht er mit einer Kollegin zusammen von ProSieben und ja, die hatten natürlich auch als Thema The Masked Singer. Die Quoten waren ja entsprechend auch sehr gut und wir haben das also als Erfolg verbuchen können, das Ganze. Ja, da kann man auch mal reinhören, um da nochmal so ein paar Hintergründe zu erfahren, wenn man das möchte. Also das so als kleiner Tipp noch von mir. Ja, Der Aufnahmeteufel hat wieder zugeschlagen. Deswegen gibt es das jetzt hier noch als Add-on. Ich wollte ja noch ein bisschen was erzählen. Tatsächlich bin ich ein sehr showaffiner Mensch. Das heißt, man kann mich mit Shows, wenn sie dann gut gemacht sind, sehr begeistern. Das Ganze ging in der Kindheit auch schon los mit Betten das und mit Geld oder Liebe zum Beispiel mit Jürgen von der Lippe, den ich auch gerne als den Kakadu gesehen hätte. Er wurde ja schon vermutet. Aber ja, es war ja dann Heinz Hönig. Dann, ja, was gab es da noch? Da gab es da noch was mit Frank Elstner in die Show. Dann mit Mike Krüger gab es was. Vier gegen Willi. Und so weiter und so fort. Und dann ging das Ganze auch ins Privatfernsehen über. Als dann RTL so ein bisschen mit den Shows angefangen hat. Mit den Samstagabend-Shows wie 100.000 Mark Show zum Beispiel. Oder was gab es dann noch? Die Traumhochzeit, sowas halt. Ne? Aber es gab dann auch noch die anderen Showformate. Das waren dann eher Comedy-Formate, wie zum Beispiel Nie Bitte oder 7 Tage, 7 Köpfe oder die Wochenshow auf Sat.1. Solche Formate, ne? Auch sowas. Also es muss nicht immer eine Spielshow sein. Wie gesagt, es kann auch alles mögliche andere an Show sein. Aus den letzten Jahren wäre das sicherlich ein Circus Halligalli. Das war jetzt so eine Art Show, die mir sehr gut gefallen hat. Oder auch na, sag schnell hier, oh Mann, was der Böhmermann gemacht hat. Also das ist ja im Grunde Prinzip ist der Dancer, ne? Das ist ja im Grunde die Neuauflage der Überraschungsshow in die modernen Medien transportiert. Aber auch, wenn wir nochmal bei den Halligalli-Jungs bleiben, also bei Joko und Klaas, die beste Show der Welt natürlich zu nennen, wo das Konzept mit diesen vielen Shows, die da angetestet werden, und dann eventuell bei entsprechendem Erfolg auch mal adaptiert werden für das reguläre Programm oder als Samstagabendshow. Das auf jeden Fall zu nennen. Und dann gab es in meiner Kindheit, da gehe ich nochmal kurz zurück in die Vergangenheit, also in die Kindheit, da gab es auch so diese Shows, die zum Teil vormittags, zum Teil nachmittags liefen. So diese ganzen Spielshows, Der Preis ist heiß, oder Geh aufs Ganze oder Das Glücksrad und so weiter und so fort. Und die entsprechenden Moderatoren aus dieser Zeit waren natürlich auch für mich so eine Art Helden, weil man dann einfach jeden Tag mit denen ein paar Stündchen verbracht hat. Und ganz vorn ran eigentlich Jörg Träger damals, der Geh aufs Ganze gemacht hat, der war, das war einfach so von der Art her irgendwie mein Lieblingsmoderator, was das anging, und auch meine Lieblingssendung, weil so dieses Leute beeinflussen, manipulieren, was er so ein bisschen gemacht hat, das war, fand ich immer sehr interessant, aber auch als Kind, Jugendlicher schon. Ne? Und ja, da möchte ich jetzt kurz überleiten oder eine kleine Brücke bauen zu meinem nächsten Thema, was es dann im nächsten Beitrag gibt. Und zwar habe ich da eine Show wiederentdeckt, die gab es 2016 schon. Allerdings habe ich die damals so ein bisschen verloren aus dem Blickfeld. Ich sage jetzt absichtlich den Titel nicht, weil ich den Basti ein bisschen herausfordern möchte und hören möchte, ob er weiß, welche Show ich da meinen könnte. Was das eventuell wie diese eventuell im Zusammenhang steht mit diesen alten Vormittags-Nachmittags-Shows. Mhm. Und natürlich an Basti noch die Frage, ob du, lieber Basti, auch solche Shows geguckt hast. Also was macht für dich eigentlich eine Show aus? Was ist so das Konzept? Oder bist du gar nicht so der Showtyp und The Masked Singer war jetzt einfach mal eine Ausnahme? Dazu kannst du mir mal ein bisschen was erzählen, wenn du möchtest. Du kannst natürlich auch gerne ein neues Thema aufgreifen. Aber ich würde dann, wie gesagt, in meinem nächsten Beitrag auch gerne nochmal auf das Thema kommen, weil das ein relativ frisches ist, weil ich es gerade erst gesehen habe. Und ja, Basti, talk to me. Like lovers du. Nein, den letzten Teil vergisst du bitte wieder. Das führt nur zur Beschämung meinerseits. Also, bis dann, Basti. Hallo, Basti. Ja, ich weiß, du bist eigentlich dran, aber von dir kommt als nichts. Nee, das ist kein Vorwurf. Ich weiß ja, was dahinter steckt. Aber deswegen ergaunere ich mir jetzt mal ein bisschen mehr Redezeit als in den regulären Episoden. Zwinker, zwinker. Nein, auch das kein Vorwurf, sondern nur eine Feststellung. Nee, ich dachte, ich nutze das gerade mal, diese kurze Auszeit von dir, weil ich tatsächlich noch mal ein anderes Thema aufs Tableau bringen möchte. Noch zu dem Thema, was ich eigentlich dann nochmal anreißen will. Das dürfte dann auch das finale Thema sein. Aber ja, ich habe ja anfangs gesagt, es gibt viel zu bereden. Es gibt re viel Redebedarf bei mir. Und irgendwie kommt auch im Moment immer noch mehr dazu. Jetzt kommen wir aber mal zum Punkt. Und zwar hatten wir es früher in dieser Episode ja schon zum Thema Guilty Pleasure. Stellt sich raus, es kommt dieser Tage plötzlich bei mir ein neues Guilty Pleasure dazu. Ja. Und zwar ist es Promi Big Brother. Wer hätte es gedacht? Ja. Hat mich all die Jahre, wie das jetzt schon läuft unter diesem Label und auf Sat.1, hat es mich null interessiert. Also noch weniger als Dschungelcamp quasi. Und auch die letzten Staffeln der regulären Big Brother ja, Folgen damals, also das hat mich alles wirklich nicht mehr interessiert. Ich sag mal so, bis Staffel 3 damals habe ich es, glaube ich, so ein bisschen verfolgt. Natürlich am euphorischsten war das Ganze mit Staffel 1. Staffel 2 habe ich dann noch so ein Stück weit verfolgt. Auch fast noch komplett, glaube ich. Aber mit Staffel 3 hat das dann schon ziemlich abgebaut. Da habe ich dann nur noch sporadisch reingeguckt und schon fast gar nicht mehr gegen Ende. Und mit Staffel 4, glaube ich, dann schon gar nicht mehr wirklich. Also da hat es mich dann schon kalt gelassen. Ja, jetzt kriegen die es aber irgendwie hin und holen tatsächlich aus der ersten Staffel den Zlatko wieder in das Camp ist es ja diesmal. Ja. Und damit haben sie mich dann doch wieder gekriegt. Ja. Seitdem gucke ich das nicht live. Ich gucke es nicht live, ich gucke es rückwirkend. Ist ja dank dieser Join-Mediathek alles möglich. Und ja, damit gebe ich so ein kleines Guilty Pleasure zu. Denn damit haben sie mich dann doch wieder ein bisschen gepackt. Und naja, das Konzept diesmal ist ja so, oder ich glaube, das Konzept ist auch nicht wirklich das Neue, dass es so ein bisschen aufgeteilt haben in einen quasi Luxusbereich und einen Bereich, der jetzt nur das Nötigste bietet. Ja. Und da haben sie ja diesen Campingbereich und dann diesen Luxus-Camp-Bereich, keine Ahnung. Also alles schon ein bisschen deutlich besser ausgestattet und auch müssen die sich keine Sorgen machen über die Verpflegung. Die bekommen halt alles gestellt, während die auf der, ich sage jetzt mal, armen Seite quasi Tagesgeld zur Verfügung bekommen, was sie durch Spiele noch aufstocken können. Ja. Das ist so das ganze Konzept bei der ganzen Sache diesmal. Und naja, Slatko hat mit dem Einzug am letzten Freitag, wo wir das hier aufnehmen, also wo ich das aufnehme, das ist der 14. August, also am Freitag davor, ist er praktisch eingezogen. Ein paar der Prominenten, man höre die Anführungszeichen, sind auch schon vorher eingezogen und die letzten dann halt jetzt an diesem Freitag. Und dann wirklich als letzter eben unser Slatko. Und da war natürlich die große Frage, wie hat er sich jetzt verändert? Was erzählt er so von seiner ganzen Zeit früher? Und naja, er ist im Grunde nicht so wie früher, was das angeht, dass er praktisch da den Sportlichen raushängen lässt. Und ja, so das, er ist ziemlich bodenständig wieder. Und ja, ist sehr interessant, wie er sich auch optisch gemacht hat. Naja, gut, das ist ja nun, die Jahre gehen ins Land, ja, das ist 20 Jahre her ungefähr oder so, ja. Und er trägt jetzt Glatze, einen Bart und ist überall ein bisschen tätowiert. Und gibt jetzt so ein bisschen den alten Guru da in der Runde. Gerade mit dem Joey Heintle hat er das so in den ersten Episoden, als er noch im Luxusbereich war, war so ein bisschen die Vaterfigur. Und ja, jetzt ist er dann irgendwann in den armen Bereich rüber gesiedelt. Und ja, da ist es mit der Vaterfigur schon wieder so ein bisschen am Abflauten, weil als sich der Joey irgendwie nicht meldet oder was, keine Ahnung. Also da haben wir noch so einen Trennzaun dazwischen, und aber über an dem können sie trotzdem stehen und sich quasi unterhalten. Quasi. Also es ist jetzt nicht schalldicht. Ja. Und ja, über die restlichen Bewohner weiß ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Sind schon ein paar gute Persönlichkeiten dabei. Das ist halt so dieser, ja, also man achtet da ja schon ein bisschen drauf seitens der Produktion, dass man da schon bunt gemischte Charaktere nimmt, die auch so ein bisschen untereinander polarisieren können. Das ist auf jeden Fall so. Das merkt man auch. Und ja, das hat kurz so ein bisschen der Ruhepol da drin. Also der lässt nichts wirklich an sich. Ja. Bin mal gespannt, wie das weitergeht. Ob er da jetzt dadurch nochmal Ruhm bekommt, also nur allein durch den Einzug hat er das ja schon bekommen, weil viele sich dann doch daran erinnert haben und das dann doch, naja, doch schon ein Highlight war, dass er da plötzlich jetzt wieder einzieht. Mich wundert es halt ein bisschen, dass sie ihn jetzt bei Promi Big Brother reingenommen haben, weil doch auch nächstes Jahr oder so tatsächlich wieder eine Nicht-Promi-Big-Brother-Staffel starten soll, also mit normalen Leuten. Weiß jetzt halt nicht, ob man ihn dann wirklich jetzt noch als, weil er hat sich ja bewusst aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, das hat er tatsächlich so erzählt, und will jetzt damit einfach mit dem ganzen Thema laut eigenen Angaben abschließen. Ja, wird sich zeigen, ob das nur leere Worthülsen sind oder ob man dann danach doch wieder was von ihm hört in irgendeine Richtung. Ja, sehr interessant das Ganze. Verfolgst du das? Hast du da die Zeit zu? Wahrscheinlich nicht, aber ja. Dann, das passt ja auch gerade noch so ein bisschen in den Themenblock von vorher mit diesen Shows von früher. Ja, ich meine, das war jetzt auch 2000, das ist jetzt auch schon, wie gesagt, nahezu 20 Jahre her, also 19 Jahre, ja. Lass mal hören, hast du damals Big Brother geguckt? Fand ich damals, wie gesagt, in der ersten Staffel mit dem Neuaufkommen dieses Formats, fand ich das auch sehr interessant. Das hat mich damals auch gepackt, aber wie gesagt, auch nur wirklich so exzessiv eine Staffel lang, ja, sagen wir mal anderthalb, und dann war es auch schon wieder weg aus meinem Kopf. Ja. So wie das mit Dschungelcamp oder was Ähnlichem auch ist. Ich gebe sowas hier immer erstmal eine Chance, so einen neuen Shows. Aber wenn die mich dann nicht dauerhaft packen können, dann ist das leider nichts. Und da nochmal das Beispiel Voice, The Voice of Germany, zu bringen. Die packen es irgendwie immer wieder. Also am Konzept ändert sich nicht viel, ja. Aber ja. Da ist es halt die Art und Weise, wie auch mit Kandidaten umgegangen wird, die mich da einfach mehr überzeugt auf Dauer. Ja. Dann überlasse ich dir jetzt nochmal das Wort. In der Hoffnung, du findest eins. Findest Zeit dazu. Lass dich aber nicht stressen. Wir hören uns. Hallo Steffen. Ja, das werden wir gleich wieder ändern mit dem. Also so geht das nicht mit dem Redezeitanteil. Ich bin ja so ein konservativer Typ mittlerweile geworden, ne? Familie, Haustier, Auto, Wohnung. Okay, das mit dem Haus kaufen und Baumpflanzen, das glaube ich, wird in dem Leben nichts mehr. Frag mich beim nächsten Mal. Ja, du hast mir jetzt schon zwei Sprachnachrichten geschickt und ich habe gedacht, ich könnte das Gleichgewicht wiederherstellen. Ich werde jetzt einfach richtig schön, wie sagen wir, Online-Marketer immer so schön, Content ins Gesicht ballern. Und ich habe mir eine interne Zeitmarke gesetzt, die mir viel Freude bereiten wird, wenn ich 20 Minuten am Stück jetzt hier für dich aufnehme. Ich gucke nicht drauf, ob ich es schaffe, sondern ich guck irgendwann mal, wenn du es aufnimmst, drauf und würde dann, oder ich werde natürlich einfach aufhören zu reden und dann mal schauen, wie viele Minuten ich wirklich geschafft habe. Also mach dich auf was gefasst. Große Ankündigung, in 5 Minuten ist er fertig. Also, das ist ein sehr, sehr, sehr gutes Thema. Vor allem gefällt mir, dass du jetzt doch noch immer mehr Guilty Pleasures entdeckst, die so langsam sich unter deiner Hautkruste nach vorne schieben und sich wie so ein Alien aus deinem Bauch heraus rausbrechen. Ne, da hast du jetzt schon ein paar genannt. Wir haben jetzt dadurch, du musst entschuldigen, mein Gehirn wird immer schwammiger in letzter Zeit, haben wir über The Mask Singer, hast du ja gesprochen. Eigentlich wollte ich es andersrum machen. Erst jetzt über Big Brother sprechen, dann Masked Singer. Aber pass auf, machen wir doch von dem Qualitätsniveau. Fangen wir ja The Masked Singer an. Das Problem ist, es kann sein, dass ich mich jetzt wiederhole, weil ich wieder vergessen habe, dass ich davon angefangen habe. Und du darauf geantwortet hast. Wenn ich mich wiederhole, dann sorry. Boah, auch an den Cutter, der das hier machen wird. So, pass auf. The Masked Singer fand ich fantastisch. Also The Masked Singer war endlich wieder eines der Formate, die mich so showmäßig wirklich zu einem Live-Termin trotz Werbeeinblendung immer wieder dazu geholt hat. Und es dämmert mir im Hinterkopf, dass ich wirklich schon darüber erzählt habe. Ich habe mir geschworen, ich wollte die ganz alten Nachrichten nicht mehr anhören, weil ich dann mein Gehirn so durcheinander bringe, dass ich nicht mehr darauf antworte. Sag mir einfach nochmal, ob ich über Masked Singer gesprochen habe. Sonst nochmal so im Schnelldurchlauf meine Meinung dazu. Fantastisch. Ich habe zum Ende der Show wirklich, zum Ende aller Showfolgen, dann doch schon treffsicher gelernt. Vor allem Heinz Hönig als der Kakadu, den du auch erwähnt hast, den habe ich mir sofort nach ein paar Shows rausgegangen und gesagt, diese Stimme kenne ich. Das ist der Typ, das ist der ernste Typ aus Die Sieben Zwerge. Der später, glaube ich, im ersten Teil, glaube ich, der König wird und dann der König ist. Irgendwie sowas war das doch. Ne? Sieben Zwerge, der erste Teil ist auch ein ganz ansehnlicher Film, finde ich, wenn man ein bisschen auf Klamauk steht. Ansonsten ist er, glaube ich, die Hölle. Und was ich so toll finde, ist, dass vor allem ein Gesicht wieder mit dabei ist, dass ich jahrelang vermisst habe bei ProSieben, Matthias Obnöffel, Opti. Der ist ja jetzt bei, glaube ich, bei der ARD und macht da Fußball. Sorry, also ist er für mich verschwunden. Aber Opti ist so ein geiler Moderator. Der war schon mal Schlag den Rab immer richtig geil. Da hatte Steven Gätchen nachher so ein richtig schwieriges Erbe da reinzugehen. Hat es nachher auch gut gemacht, aber nichts kommt an Opti. Opti hat immer so, der weiß auf jede Sache irgendwie so ein Zurückkommen oder dass er mit dem Monster so rumgeturtelt hat auf der Bühne. Ich finde Opti in Sendung als Moderator einfach gut. Und diese Jury, da haben sich, glaube ich, viele über Ruth Moschner aufgeregt, die war auch ganz nett. Ich mochte jetzt diesen Max Giesinger nicht so gerne. Der wirkt immer so ein bisschen, ah, was soll der Scheiß denn hier? Und naja, die daneben hier, die Frau vom Ulmen, ganz böse jetzt, aber mir fällt gerade den Namen nicht mehr ein. Oh, Dingsbums Ulmen. Naja, Dingsbums Ulmen war ein bisschen detektivisch überdreht. Naja, gut, und Ruth Moschner ist okay. Dann kann man alles ertragen. Ich glaube, der schwächste Gast war Sascha. Der hat sich da irgendwie, ich glaube, der hat das nicht verstanden, dass das nicht The Voice ist. Was mir Sache bringt, die ich dir erzählen würde, das ist neu. Ertappst du dich nicht dabei, dass du eigentlich The Voice mit The Masked Singer geguckt hast? Denn überleg doch mal. The Voice besteht daraus, dass Gastjuroren umgedreht sehen, wer da singt, während die Zuschauer am TV-Gerät sehen, wer singt. Jetzt ist es so, wir machen hier bei The Masked Singer The Voice mit uns zusammen, denn wir sind zusammen mit den Juroren, nicht die Kandidaten. Hast du eigentlich The Voice geguckt? Und da The Voice eine für dich sogenannte Musiksendung ist, würde ich jetzt The Masked Singer aufgrund dieses Vergleiches auch als eine Musiksendung sehen. Ich glaube, das war ja das Thema, was du hattest, dass du es gesagt hast, dass du es nicht als Musiksendung empfindest. Muss ich dir auf der Seite natürlich recht geben, das hatte vielmehr ist natürlich eher eine Rateshow. So eine schöne alte Rateschau. So ein schönes deutsches Wort. Aber da Musik ein zentraler Bestandteil war, denn durch dich du Musik hast, du die wahre Stimme des Sängers kennengelernt, ist es auch eine Musiksendung, Steffen. Es ist auch eine Musiksendung. Oi, oi, oi. Ich sollte auch von in der Badewanne zum Podcasten. Also, das war nämlich die brillante Art, wie ich dich auskontern wollte, dass du eigentlich The Voice gesehen hast, ne? Hätte ich das jetzt noch ein bisschen argumentativ besser vorbereitet, hättest du so überraschend reingefallen. Weil ich hätte ja auch sagen können, na, was ist eine Sendung, bei der die Juroren nicht wissen, wie derjenige aussieht, der dort singt? Dann würdest du sagen, The Voice. Und dann müsste man nur noch hinzufügen den Satz, und wo das Publikum es auch nicht weiß, das ist The Masked Singer. Also haben wir eigentlich hier das bessere The Voice geguckt? Provokant. Übrigens, ich wollte schon immer mal sagen, ich glaube, diese Folge wäre, wenn wir jetzt keinen Ping-Pong machen würden, sehr, sehr Diskussions-, also wir hätten viele Diskussionen gehabt. Hätte mich auch mal interessiert. Weil da gab es ja schon das Thema Guilty Pleasure mit Geisterjäger, ne? Meine Geisterjäger-Sache, die ich so ein bisschen erzählt habe. Und ja, Guilty Pleasures, von Guilty Pleasures, und darunter befindet sich auch etwas, was du auch gesagt hast, nämlich Big Brother. Und Steffen, du wirst es nicht glauben. Ich gucke auch gerade wieder, wenn ich Zeit habe, in Join, der App von ProSieben, Big Brother Promi, Big Brother. Ich muss dazu sagen, ich habe jetzt die ersten Folgen alle geguckt, die gekommen sind. Es ist ein bisschen zäh. Aber dadurch, dass Zlatko wieder drin ist, hatte ich genau diesen selben Schaueffekt wie du. Denn Zlatko hat seit 20 Jahren sein Gesicht nicht mehr im Fernsehen gehabt. Und die haben diese erste Folge von Promi Big Brother so krass darauf aufgebaut, dass Zlatko sein Gesicht zeigt. Denn sogar im ersten Trailer zeigt er noch nicht mal sein Gesicht. Ich habe extra einen anderen Trailer gedreht. In diesem Trailer zeigt jeder seine Fresse irgendwie, bis auf Zlatko, der nur mit einer Hand ein Z reinreicht. Und als er dann das erste Mal gezeigt worden ist, natürlich als letzter Kandidat, und diese Matz-Anfänge, also dieses Video von ihm und auf einmal dann gezeigt worden ist und wie alt der geworden ist. Alter Falter. Was man auf jeden Fall so im früheren Slot gemerkt ist, da ist so eine gewisse Altersmilde, Altersknorrigkeit mit reingekommen. Ich gebe dir recht, er ist eine Vaterfigur für Joey irgendwie. Mir gefällt das übrigens, wie das so ist. Also ich hätte es krass gefunden, wenn er genau dasselbe, ich sage jetzt mal ganz böse, Trottel gewesen wäre, die er schon zu Big Brother 1 Zeiten gewesen ist, zu dem ich gleich auch noch komme. Ich finde es super, dass er gerade nicht das abliefert, was alle von ihm erwarten. Alle erwarten doch so heroische Sätze wie, ja, wer ist denn Shakespeare? Oder alle erwarten vielleicht auch, wieder irgendwas sagt, was direkt hitverdächtig werden kann. Nee, er hat ganz krass einfach gesagt, ey Leute, ich komme hier rein, hab ein gutes Angebot von Sat.1 bekommen und dann bin ich wieder weg. Dann bin ich wieder weg. Das ist auf der einen Seite tiefst realistisch, wahrscheinlich auch für manche ein bisschen unsympathisch, die das andere erwartet hätten. Ich erinnere nur mal an eine Show, nämlich Schlag den Raab. Und wenn ich jetzt den Namen Hans Martin sage, werden viele Schlag den Raab-Fans direkt aggressiv. Auch ich, denn Hans Martin war einer der Kandidaten, der gesagt hat, ich will hier keine Freundschaften schließen, ich will doch nur die halbe Million, die er dann auch gewonnen hat gegen Stefan Raab. Und er war der erste Kandidat, Hans Martin, wo das Publikum im Studium mehr für Stefan Raab war als für den Kandidaten. Das war so ein Polarisierer. Da fand ich das nicht so gut. Bei Zlatko irgendwie, da finde ich jetzt gerade gut, dass der nicht so eine Gesichtsparade ist wie all die anderen, die ihre Hackfresse gerne mal in die Kamera halten, um versucht, berühmt zu sein. Also Joey ist dann, finde ich, dann sogar noch aufgrund seiner Niedlichkeit ein bisschen der sympathischste. Aber da läuft sowas wie dieser YouTuber Bullshit TV Chris, wie der heißt, rum, wo ich dann denke, so, der hat zum Beispiel den Satz gesagt, ey, Der Slatko, den kennt doch keiner mehr. Wie hat der sich denn so gehalten? Ey, wenn der so berühmt wäre, dann wird der jetzt Beyoncé Ding jetzt nur um berühmt sein. Nur um das. Und das, oh, das kotzt mich so an, Steffen. Das kotzt mich so an. Oh. Ja, da merkst du aber auch, wie die Zeiten sich geändert haben. Weißt du noch, als Slatko damals im Container war, es gab ja sowas wie Internet in Richtung noch gar nicht richtig. Weißt du, was ich gemacht habe? Ich war so Fan von Big Brother 1, ich habe mir sogar ich glaube, es war bei Big Brother 1 und nicht bei 2, habe ich mir die wöchentlich erscheinende Big Brother Zeitschrift geholt. Da gab es dann Hintergrundinformationen zu allen Sachen und so. Und natürlich habe ich den Song Du bist mein großer Bruder, du bist immer da oder Ich vermisse dich wie die Hölle von Slatko, habe ich mir rauf und runter gehört. Das glaubst du gar nicht. Und dass man immer noch ein paar Namen kennt. Und auch die wichtigen Hinweise, den Gewinner kennt dann wieder keiner, den guten John. Aber jeder kennt Slatko. Jeder kennt Jürgen, mittlerweile ja Jürgen Milski als Mallorca-Sänger, der ja auch in einer der Folgen von Promi Big Brother war. Und das ging ja relativ schnell mit dem Zerbrechen, diese Illusion, dass die beiden gute Freunde sind, der ja auch bei Promi Big Brother einfach gesagt hat so, ja, der Slatko, ja, der hat sich ja irgendwie nie gemeldet und wenn ich den versucht habe zu erreichen, der hat ja immer seine Handynummer gewechselt und der kann ja, wenn einer schlecht im Fernsehen über ihn redet, ja einfach dagegen sagen. Da habe ich gedacht, Jürgen, dein Rektor nicht einfach schlecht über Slatko im Fernsehen. Ganz, ganz komisch. Also das hat jetzt sehr unsympathisch. Also gut, Jürgen Milski hat genau im Gegensatz zu Slatko den anderen Weg gewählt, der wollte halt weiter berühmt sein. Slatko sagt ja selber, erst mit Ruhm und sowas wollte er nicht haben. Und ja, finde ich sympathisch. Finde ich einfach grundsympathisch. Auch wenn er ein knochiger Charakter ist, vielleicht auch jetzt einfach langweilig bleibt in Promi Big Brother. Die Einstellung finde ich okay. Und ich gucke eigentlich den anderen einfach eher dazu, wie die sich gegenseitig wieder überbieten, weil sie unbedingt berühmt sein wollen. Dann geht es ja mittlerweile, das ist ja alles so vorangeschritten, wie auch bei Dschungelcamp, dass es mehr darum geht, wie werde ich jetzt berühmt? Oh. Viele inszenieren dann so eine Show, das ist halt, ja, es ist für mich Trash. Ja, Big Brother war, Promi Big Brother ist vielleicht ein bisschen edeltrash, so wie auch Dschungelcamp, aber ich gucke auch, also Steffen, da gibt es so viele Guilty Pleasures, die ich auch zurzeit wieder hervorrufe, denn das ist die dunkle Seite von mir, ich gucke viel Trash nebenher, wenn ich kann. Ich gucke gerne Dschungelcamp, ich gucke gerne Promi Big Brother, ich gucke gerne das Sommerhaus der Stars, Steffen. Oh mein Gott. Also, wenn es ein Format gibt, das neu im Trash-Himmel dazugekommen ist, das Sommerhaus der Stars, da sind immer Pärchen drin und Pärchen, die haben ja auch mal Reibereien. Und das sind dann verschiedene Pärchen, die in einem richtig schlechten Finker wohnen, wo alles ekelhaft ist und da prallen die Charaktere durch, dass es innerhalb der Pärchen Konflikte gibt und außerhalb mit den anderen auch Welten voneinander göttlich. Das ist wirklich höchster Trash-Genuss. Und damit ich mal ein bisschen gleich auf das Thema Allgemeinshow zurückkommen kann, würde ich kurz eine Podcast-Empfehlung, auch meine damit durchgeben, um jetzt auch meine dazu zu steuern. Ich kann nur Klatsch und Tratsch empfehlen von Dr. Elena Guschka und dem Kerl. Ich habe mir den Namen gemerkt, weil der so oft gesagt wird. Max Lechtsheimhausen, Tüt. Okay, der Podcast ist gewöhnungsbedürftig. Das ist wirklich reiner Trash, denn es geht um Promi-News. Es geht darum, ob Heidi nur wie es mit Heidi läuft zum Beispiel. Oder irgendwelche englischen Promis, was ich dann wirklich nicht verstehe. Oder irgendwelche deutschen Promi-Nachrichten. Ich lese nicht die ganzen Zeitschriften oder sowas, aber manchmal, da muss ich mir einfach sowas anhören, weil ich von Haus aus auch aufgewachsen bin mit solchen Shows, aber auch mit anderen Shows. Also Klatsch und Tratsch, niemand muss ein Promi sein. Meine Podcast-Empfehlung, hört sie euch gerne an, wer richtigen Star-Trash mag. Wer einfach mal sozusagen Audio die Gala lesen will, der nicht mal die Gala, eher so die In-Touch lesen will. Oh. Ja, also die machen das ganz nett, sind manchmal ein bisschen überdreht, ist gewöhnungsbedürftig. Gewöhnungsbedürftig ist auch ein gutes Stichwort. Ich wollte auch noch was zu deinem Podcast-Empfehlung sagen. Das wäre übrigens genau meine für diesen Podcast gewesen. Deswegen musste ich jetzt umschwenken. Danke, Steffen. Aber ich mag, dass es jetzt den ProSieben-Podcast gibt. Willkommen beim Privatfernsehen. Ich muss aber sagen, die Chemie der beiden, von Herrn Körber, von der Medienkuh und seiner Kollegin, die da mitmacht, sorry, ich weiß gerade den Namen nicht, die ist noch nicht ganz, also die wohl langjährige gute Kollegin, aber vom Podcast wirkt das immer so ein bisschen als, wollen die so eine gewisse Hassfreundschaft zeigen oder so ein bisschen Ausstecherei, und das für mich nicht so ganz, die, also das nervt mich ein bisschen mal so. Vielleicht wird das mit der Zeit besser, ich trotzdem jede Folge an. Aber sie fällt ihm irgendwie so zwischendurch immer so ein bisschen komisch im Ort. Das jetzt schon, also in jeder Folge für mich so ein bisschen gewesen. Das verdirbt mir ein bisschen den Spaß. Trotzdem ist das Thema super interessant. Deswegen höre ich es auch mir gerne an. Zum Thema Quotenmeter kann ich auch noch eine Podcast-Episode empfehlen. Zum Thema Big Brother kann ich noch eine Folge Quotenmeter empfehlen. Die haben auch einen Podcast, der ist jetzt gerade aktuell, haben wir gesehen, auch zum Thema Promi Big Brother. Da geht es darum, wie ist es erfolgreich und so weiter. Und hörst du mal an. Ich höre es mir gleich auch mal an. Habe ich noch nicht gehört, aber das höre ich auch gerne mal, wenn es um TV geht, neben der Medienkuh. So, das war jetzt ein langer Exkurs. Du hast mich zu Shows gefragt, was für Shows ich sonst geguckt habe. Abseits von diesen Trash-Sachen gucke ich alle Joko-Klaas-Formate. Die Joko-Klaas-Formate sind für mich super. Deswegen gucke ich gerne ProSieben. Nachdem Stefan Raab wächst, weil ich habe alle Schlag den Raabs geguckt, fast alle. Irgendwann, wo Optik war, habe ich dann so ein bisschen weniger Abstand davon genommen. Die neuen Sachen mit Elton haben mich jetzt dann irgendwann nicht mehr so locker gerissen. Deswegen habe ich das auch gelassen. Mir fehlte einfach Raab als der Man. Ich habe halt TV total. Damit bin ich aufgewachsen, Maschendrahtzaun. TV Total war meine Show mit für Harald Schmidt, den habe ich auch noch ein bisschen mitbekommen, aber nicht so viel. Aber im Endeffekt, TV Total war meine Sendung oder unsere Sendung auf dem Pausenhof, auch was der gemacht hat. Richtig geile Sachen, und auch also die Wettbewerbe von ihm habe ich halt auch mal viel geguckt, und irgendwann ist dann halt auch Joko und Klaas dazugekommen mit Zirkus Halligalli, und ich habe die erst da geguckt, weil die vorher die Sachen habe ich nie so richtig mitbekommen. Und ich liebe vor allem deren Shows wie Die Beste Welt, hast du glaube ich selber gesagt, Duell um die Welt, die hatten früher auch bei Zirkus hat die Duell um die Geld mit Pokern gegen Wissen, fand ich auch super geil. Und auch das neue Showformat ProSieben, Klaas und Joko und Klaas gegen ProSieben, wo sie nachher diese 15 Minuten rausgehauen haben, die sie für gemeinnützige Zwecke wie Seenotrettung und sowas rausgegeben haben, fand ich natürlich für jemanden, der bei gemeinnützigen Vereinen arbeitet, super. Das ist Live-Fernsehen at its best, ohne Mist. Und auch beste Show der Welt, was sie manchmal auf die Beine stellen. Ein Pedro Lombardi Musical, sowas zum Beispiel, was du nur live einmal sehen kannst. Oh, ich finde das ist super, super gut. Das ist das, was ich heute als richtig gute Shows empfinden würde. Also wenn Shows geht, bevorzuge ich eigentlich fast immer ProSieben-Formate. Also Sat.1 müsste ich jetzt wirklich lange drüber nachdenken, bis auf Promi Big Brother. RTL, boah, was gucke ich denn? RTL halt wieder eher so dieser Trash. Ich gucke halt nicht großartig Wer wird Millionär. Ich gucke auch nicht Wer weiß denn sowas auf ARD. Aber ich bin so ähnlich wie du, wenn es eine neue geile Spielshow irgendwie gibt, meistens auf den ProSieben-Sendern, ProSieben Sat.1, dann kannst du mich haben, wenn die Idee gut ist. Was ich zum Beispiel nicht geguckt habe, ist Verstecken mit Luke Mockridge, weil ich das bei den Rocket Beans zuerst gesehen habe und gedacht so, ja, das haben die Rocket Beans schon gemacht. Nee, muss ich nicht nochmal da sehen, fand ich da irgendwie ein bisschen blöd. Neben der, also TV Total ist das, was mich jetzt so als Show, als Show, die ich wirklich für mich als die Show gesehen habe, als sie auch von einmal wöchentlich zu viermal in der Woche gewechselt ist, ist es bei mir auch dann ziemlich krass abgeflaut, weil dann hat er irgendwie auch nicht mehr, also dann war das irgendwie so entwässert, er hat immer so coole Sachen gemacht und die habe ich nicht mehr so richtig mitbekommen, war auch meistens sehr spät, aber einmal in der Woche, das war dann so meine krasse Hochzeit mit einer Show, die relativ einfach ist, weil bestand ja nur aus TV-Schnipseln und ein paar Gästen, ein paar lustigen Aktionen. Also das ist echt schon krass. Und so Klassiker, ich habe früher gerne, als ich klein war, Jeopardy bei meiner Oma, glaube ich, gesehen, wenn das noch mit Frank Elstner im Fernsehen lief. Das ist dann so wieder so typisch Quizshow. Wetten, das ganz wenig. Wetten, das... Puh. natürlich nur Thomas Gottschalk immer gesehen. Ach ja, und wenn man eine Shows dazu zählt, kann es natürlich auch Jan Böhmermann, ne? Prism is a Dancer oder normal Neo Magazin Royal sind ja letztlich auch Late-Night-Shows, Anführungszeichen, auch Klasse für Umlaufs. Sie gucke ich aber seltener, dieses Late-Night-Berlin. Also da ist ein großer Showkosmos. Da könnte man fast schon eine Spezialepisode daraus machen, wo wir nur über Shows reden, weil da gibt es einfach so viel, was ich gesehen habe. Ich bin halt auch einfach ein klassisches Fernsehkind, muss man einfach sagen. Also ich bin nicht nur mit Fiktion aufgewachsen. Bei mir ist das so, wenn ich eine Show finde, weil eine Show, da musst du dich ja auch nicht wie bei einer Fiktion, also bei fiktionalen, also erfundenen Sachen, da kommt es aber darauf an, wann du einsteigst. Wenn du zu spät drin bist, dann kommst du nicht mehr mit. Aber eine Show, wenn die gut ist, dann kommst du da jederzeit rein. Ne? Also The Masked Singer glaube ich auch, dass man hätte später noch einsteigen können. Wäre dann nicht mehr so lustig. Aber ja, das ist so, das sind so meine Gedanken zu dem ganzen Showthema. Jetzt zu deiner Quizfrage. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, was für ein Quiz du meinst oder was für eine Show du meinst. Ich habe es durch den Kopf gehen lassen, aber das ist mir noch zu kryptisch. Kannst du mir noch Hinweise geben? Irgendwas hast du gesagt mit 2016 und vormittags und nachmittags. Habe ich leider gar nicht verstanden. Also ich wüsste es nicht. Was das sein könnte. Die letzte Show, die ich immer zwischendurch mal denken muss, von ProSieben nach dem aktuellen Get the Fuck Out of My House, das gibt's auch, wo so 100 Leute in der Wohnung eingesperrt werden und der letzte Überlebende bleibt da, auch eine gute Show. Gab es doch mal eine, wo, ich glaube, sie ist Solitary, wo Prominente, zum Beispiel Martin Kesici, in einen Raum eingesperrt werden, ich weiß nicht, für eine Woche oder sowas, und jeden Tag müssten die irgendwie Aufgaben lösen und totale Isolation, wo man total verrückt wird und denkt so, okay, das ist doch eigentlich schon Folter. Solitary. Aber das ist nicht die, die du suchst, weil die hat, glaube ich, nichts mit Vormittags-Nachmittagsprogramm zu tun. Ich bin total gespannt, was für eine Show das sein soll, Steffen. Mir fällt auch gerade Genial daneben ein, aber auch das passt nicht rein. Das ist mich ja auch eine Show. Habe ich auch sehr gerne geguckt, was die wöchentlichen Ausgaben. Entweder gibst du mir noch einen Tipp oder klärst mich auf. Und jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, an dem ich merke, ich habe einen Riesenwust an Sachen rausgegeben und ich gucke auf die, ich sehe es, ich habe 23 Minuten gesprochen. Das heißt, yes, ich habe die 20-Minuten-Marke gesprengt. Ich würde sagen, Steffen, die Gesprächsbalance ist wiederhergestellt. Viel Spaß mit diesen 23 Minuten und 15 Sekunden. Basti redet am Stück wirres Zeug. Ne? Was ist deine gesuchte Show? Und was hast du uns noch zu sagen? Auf, Steffen. Hallo, Basti. Du solltest niemandem verraten, dass wir Illuminaten sind. 23 Minuten. Noch deutlicher gegen ging es ja auch nicht mehr, oder? Mann. Nichts ist hier Verlass. Naja, gehen wir zurück zu deinen Themen. Ja, Masked Singer, das Thema hattest du angefangen, das stimmt, was dich richtig erinnert dann. Hast du ja auch schon ausgiebig davon erzählt. Manchmal nochmal kurz reinhören ist gar nicht so verkehrt, sonst wiederholt man sich zu oft und das wollen wir ja beide nicht. Zum Thema Optenhövel oder Gätchen. Ich mag den Opti prinzipiell auch. Bin aber, wenn ich jetzt zwischen beiden wählen müsste, eher Team Gätschen. es ist so eine Geschmackssache einfach. Also beim Optenhöbel, der hat halt so eine seltsame Art, manchmal Dinge zu betonen. Gerade so am Schluss. Und das mag ich nicht so. Also, aber gut, das ist halt, wie gesagt, Geschmackssache. Und ich habe halt beim Gätschen auch mehr Themen mit ihm, also mehr Themen, bei denen ich mich mit ihm identifizieren kann. Und zwar ist er zum einen ein Film-Nerd und zum anderen ist er halt auch Disney-affin und naja, da hast du es im Grunde schon. Also das sind dann eher Themen, mit denen ich mich auch assoziieren kann. Ne? Das weißt du. Im Rateteam, mein kleiner Namensvergessling, saß die liebe Colleen Fernandes-Ulmen. Ja. Und das nochmal so als kleiner Nachtrag, damit die Zuhörer nicht die ganze Zeit nachgrübeln müssen, wie die Dame jetzt hieß. Zu deiner Provokation von The Voice. Ja, das, was du da gesagt hast, das habe ich im Grunde genauso auch schon gesagt. Also damit kannst du mich nicht provozieren. Kann man übrigens nachhören. Man springe ein paar Kapitel zurück. Und was ich gemeint habe damit, ist, dass mir bei The Voice einfach der musikalische Anspruch höher ist. Ja. Also ja, hier waren ein paar professionelle Sänger dabei, ein paar waren es nicht. Und das ist das Einzige, was ich jetzt, was den musikalischen Part angeht, kritisieren würde, dass mir eben bei The Voice dann einfach der Anspruch höher ist. Das ist auch alles. Und das ist dann letztlich auch der Unterschied. Ansonsten, dass das ganze Showkonzept ähnlich ist, wie gesagt, habe ich schon so gesagt. Aber wie schon vorher angekündigt, diese Episode lebt auch ein bisschen von der Redundanz. Ne? Naja, egal. Zu Big Brother nochmal ganz kurz. Ich vermisse dich wie die Hölle. War wohl die einzige Schlagersingle, wenn man es denn so nennen möchte, die ich mir jemals gekauft habe. Ich würde es schon so ein bisschen in die Richtung einstufen. Ne? Also es ist ja so Unterhaltungsschlager, wenn man es ganz genau nehmen möchte. Das Big Brother Magazin, was du erwähnt hast, habe ich mir damals nicht gekauft. Also soweit hat es dann nicht gereicht mit meiner Fanhaftigkeit. Allerdings, was ich mir damals gekauft habe, war das TV Total Magazin. Das gab es auch so in dem Dreh ungefähr. Leider nicht sehr viele Ausgaben. Das war so eine Art Fernsehzeitung, aber eben mit Inhalten aus dem TV Total Kosmos, der ja damals auch noch nicht so groß war, wie er dann letztendlich war. Ja. Ja, was zu deinen Trash-Formaten zu sagen ist, ja, also wie gesagt, ich bin da auch relativ empfänglich für diese ganzen Trash-Formate jetzt nicht ganz so. Also das war mir dann einfach ein bisschen zu viel. Wie gesagt, du hast hier alle aufgezählt, eben hier Dschungelcamp und das Sommerhaus der Stars und was es da noch alles so gibt. Deswegen nenne ich dich jetzt nur noch Trash Master Basti. Was heißt denn davon? Ja, wie gesagt, das ist eben genau das, die Show muss mich halt überzeugen. Ne? Und dann, dann gucke ich mir die auch an. Aber das habe ich ja schon erklärt. Und mich dann mal Punkt vorweg, ja, dann lass uns doch einfach mal so ein Show-Spezial machen, in dem wir beide über so die Shows reden, die uns so ein bisschen geprägt haben oder die wir geguckt haben. Finde ich interessant, den Gedanken. Können wir gerne machen. Der Klatsch und Tratsch-Podcast, den du erwähnt hast, der ist mir natürlich auch ein Begriff. Und zwar ist die Elena Kruschka, hast du erwähnt, und der andere, also ihr Begleiter bei diesem Podcast, ist der gute Max Richard Lessmann. Den habe ich früher sogar kurz mal treffen dürfen. Und zwar war der als Begleiter bei der Wütendes Komplexkind-Tour dabei. Falls ihr das jetzt nichts sagt, das ist die Tour, die der Max Nachtsheim, auch bekannt als Rockstar, gemacht hatte letztes Jahr und im Frühjahr diesen Jahres. Ja, und wie gesagt, weil der Max Richard Lessmann auch bei zwei seiner Songs dabei ist, war er auch bei dieser Tour dabei, als Merger und dann auch auf der Bühne eben bei den Titeln, an denen er mitgewirkt hat. Die Elena Kruschka hingegen war auch in der aktuellen Staffel von Jerks zu sehen und hatte dort einen Gastauftritt als Tauchlehrerin. Hast du Jerks geguckt? Kennst du die Serie? Wenn nicht, die Serie kann man ebenfalls überzeugend gucken. Ist von mir eine große Empfehlung. Wollte ich eigentlich auch noch ein bisschen ausführlicher drüber sprechen hier, aber dafür wird die Zeit jetzt einfach zu knapp. Deswegen sei es jetzt nochmal ganz kurz so erwähnt. Und guckt es euch an. Wie gesagt, macht wieder richtig Spaß. Es ist die dritte Staffel. Komplett bei Join mittlerweile. 10 Episoden. die beiden Staffeln davor übrigens auch da zu finden. Ja. Was dein Einwand zu Willkommen beim Privatfernsehen, dem Podcast, den ich vorhin hatte, angeht. Ja, da kann ich dir nur zustimmen. Die Chemie zwischen Tabea, so heißt sie, und Kevin, holt mich auch manchmal ein bisschen raus. Also so richtig funktioniert das noch nicht. Die, wie du schon gesagt hast, du hast die richtigen Beispiele gebracht. Die fallen sich immer so ein bisschen gegenseitig ins Wort. Wobei der Kevin Körber ja durch seine jahrelange Podcast-Erfahrung eigentlich schon routinierter da durchgeht. Aber du merkst, es ist ein ganz anderes Zusammenspiel als das, was er mit Dominic Hammes zum Beispiel in der Mediencrew hat. Weil, das ist halt was völlig anderes dann. Sie muss sich da, glaube ich, erstmal so ein bisschen reinfinden noch. Obwohl ich ihr da jetzt gar keine Schuld zugeben will, sondern es ist halt einfach so, wenn man sowas neu startet und da noch keine Erfahrung hat, muss man die halt erst sammeln. Und das schauen wir mal. Lass uns doch ein Jahr nochmal drüber reden, wenn es den Podcast da noch gibt. Und was ich einfach mal hoffe, dass ProSieben nicht so schnell bei Podcast-Abschaltungen ist wie mit einzelnen Formaten und Serien. Lass uns da dann nochmal drüber reden, wenn es soweit ist. Ja. Jetzt kommen wir nochmal zu meinem Thema, was ich da leicht angespoilert habe, angeteasert habe. Also ich meine nicht, dass die Sendung, auf die ich angespielt habe, vormittags oder nachmittags läuft, sondern dass die Moderatoren, die darin auftreten oder aufgetreten sind, solche Formate von früher moderiert haben, nämlich eben Glücksrad, Geh aufs Ganze und Der Preis ist heiß. Wir haben jetzt mal die Formate genannt, die ich halt damals geguckt habe. Und tatsächlich sind das Frederik Meisner, Jörg Träger, Harry Weinfurt. Das sind die aus den Formaten, die ich jetzt erwähnt habe. Also Frederik Meisner, Glücksrad, Jörg Träger, Geh aufs Ganze, Harry Weinfurt, Der große Preis. Dann ist noch dabei Björn Herkenschimpf. Der hat auf Kabel 1 die Neuauflage von Was bin ich gemacht zum Beispiel. Ist aber auch zuständig oder hat sich das Karlchen damals einfallen lassen für RTL, falls du die noch kennst, diese Handpuppe. Und die ist immer so ein bisschen aufs Tagesgeschehen eingegangen, ist auf die News, auf die Nachrichten. Und auch so hat er so ein bisschen an der Gestaltung von RTL mit maßgeblich beigetragen. Was ist mit den Vieren? Die sind auf den Jakobsweg gegangen. Und zwar 2016 lief dieses Format, da die Anspielung, 2016. Damals habe ich es, wie gesagt, so ein bisschen übersehen dann wieder. Also ich habe das mitbekommen, dass sie das machen. Aber da es auf Tele5 lief und Tele5 für mich so ein Sender ist, der so ein bisschen ferner liegt, da gucke ich halt jetzt nicht ständig, was da läuft, ist es so ein bisschen wieder in Vergessenheit geraten oder was heißt so ziemlich. Ja? Bis es mir jetzt irgendwann mal wieder durch einen Podcast, den ich gehört habe, das Gespräch darauf kam und ich dachte so, ja, das stimmt, da war doch was, das gab es doch auch. Dann habe ich geguckt mit Mediathek. Tele5 hat ja eine gut gepflegte Mediathek mittlerweile und viele der eigenen Formate, wozu auch das gehört, den Titel habe ich noch gar nicht gesagt, sage ich gleich, ist auch da zu finden. Und zwar heißt das Ganze Oh Gott, abgekürzt, O-G-O-T, ne? Oh Gott, und ausgeschrieben heißt das Ganze dann Old Guys on Tour. Ja, unterstützt werden sie dabei noch, unterstützt in Anführungszeichen, mal werden sie tatsächlich von ihm unterstützt, manchmal werden ihnen durch ihn auch zusätzliche Herausforderungen gestellt, werden sie von dem Reiseleiter quasi Karl Dall, ja, auch ein Urgestein der deutschen Unterhaltungsindustrie. Und der macht das auch sehr gut, weil er da ja nicht nur die Herren, sich um die Herren kümmert, sondern auch so ein bisschen was oder schon ausführlich über die verschiedenen Stationen, wenn es was zu erzählen gibt, Hintergründe zum Jakobsweg einstreut. Und dann macht er noch was, und zwar hält er auch ab und an mal anderer Pilger an und unterhält sich mit denen. Vorrangig natürlich Leute, die auch Deutsch sprechen, aber auch auf Englisch dann halt mit anderen Pilgern aus anderen Ländern. Du hast ja wirklich sehr viele Leute, die da unterwegs sind, also auch wirklich die verschiedensten Nationen. Und es ist wirklich ein interessantes Format. Das sind 12 Episoden, so ungefähr eine Stunde, mehr oder weniger. Nur die erste und die letzte Episode sind halt nochmal ein bisschen länger und gehen dann eher so auf 80 bis 90 Minuten. Ja. Wirklich interessantes Format. Solltest du das noch nicht kennen und solltest die Zeit dazu haben, jetzt vielleicht dann nach Big Brother nächste Woche, kannst du das auch mal nachgucken, wenn du möchtest, falls du es noch nicht kennst, wie gesagt. Tele5 Mediathek, auch eine große Empfehlung von mir, kann man sich mal angucken. Und ich glaube, damit war es das von meiner Seite schon so ziemlich für diese Ping-Pong-Episode. War ja genug jetzt, denke ich zumindest. War auch schon wieder leicht überzogen hier mit meinen knapp 15 Minuten, 13 Minuten. Das letzte Wort, weil ich hatte das erste. Das letzte Wort überlasse ich dann natürlich dir. Wenn du noch ein Thema hast, bring es noch ein. Ansonsten, verabschiede dich gebührend von unseren Hörern. Ich tue das Gleiche, liebe Hörer. Bis zum nächsten Mal. Das nächste Mal machen wir dann wahrscheinlich wieder mal eine richtige Face-to-Face-Episode, wenn man es so nennen möchte. Und bis dahin, macht's gut. Hallo Steffen. Ja, was soll ich sagen zu meinem schwammigen Gehirn? Also du wusstest ja schon bevor der Geburt von Ben, dass es schlimm um meinen Erinnerungsteil steht. Aber es ist nicht besser geworden. Sagen wir, es ist progressiv nach unten gegangen. Aber habe ich dir schon von der Sendung erzählt, The Masked Singer? Das ist krass, oder? Hast du das in den letzten Wochen mitverfolgt? Das ist ja so eine Show, wo die Leute sich verkleiden und vor allem ist mir da einer aufgefallen, der Kakadu. Bei dem habe ich sofort eine Finte gehabt und bevor du jetzt genervt und was drunter schreibst, ja, das war jetzt ein Gag. Das habe ich jetzt schon gemerkt. Aber beim ersten Mal habe ich wirklich nicht mehr gewusst, wer von uns beiden damit angefangen hat. Liegt natürlich ein bisschen am Format, liegt aber wirklich auch daran, ich möchte eigentlich nicht, dass ich höre immer nur die letzte Nachricht, die du geschickt hast, weil ich mir gedacht habe, komm, einfach mal drauf losplappern, wie du halt so bist. Ne? Und das Schöne ist, ich freue mich, dass du mir bezüglich des Eindrucks bei Willkommen beim Privatfernsehen zustimmst. Daumen hoch. Dann stimme ich dir bei dem Showthema zu. Und findest, also wirklich, Steffen, kurz vor Schluss kommst du noch mit so einem Knallertipp wie Jerks rum. Natürlich habe ich Jerks geguckt. Ich bin ja seinerzeit großer Fan von Stromberg gewesen. Und du hattest aber nicht mal gesagt, oder verwechsel ich dich gerade mit Dominik Hammes, was für dich natürlich auch eine Ehre wäre, der mal gesagt hat, er kann diesen ganzen Fremdschämen-Humor nicht mehr gucken. Weil Jerks zieht es ja noch mal ein bisschen krasser herbei, weil es wirkt natürlich auch noch alles so ein bisschen realistisch. Liegt auch daran, dass bei Jerks am Anfang steht, diese Geschehnisse beruhen auf wahren Begebenheiten. Und du dir denkst so, was? Ich meine, die allererste Folge fängt ja schon damit an, dass ich glaube, Christian Ulm im Schwimmbad ist und ein türkischer Vater die ganze Zeit Musik hört und Christian Ulm möchte, dass die Musik aushört, weil die so laut ist und er damit eigentlich im Endeffekt so weit geht, dass er das Handy des anderen kaputt macht versehentlich. Ja, da ist der Grundstein gelegt und ich habe die dritte Staffel Jerks geguckt auf Join. Join! Muss sagen, ich bin, klar habe ich auf Join geguckt, wenn ich nämlich Promi Big Brother gucke oder die ganzen Joko und Klaas-Formate, dann kommst du ja an Join ja eh nicht mehr vorbei, machen ja überall Werbung. Muss sagen, auch die dritte Staffel ist fantastisch. Das Allerarschigste ist der Cliffhanger der dritten Staffel, den ich jetzt nicht aufbringen werde. Da habe ich gedacht so, ey, kommt jetzt noch eine Folge? Bitte kommt jetzt noch eine Folge, weil es wirklich so etwas angedeutet wird, so wirklich so vage, dass du denkst so, Also, worauf wollen die jetzt hinaus? Damit können sie jetzt alles machen. Und das macht mich wirklich gerade wahnsinnig. Wirklich wahnsinnig schlimm. Weil in der dritten Folge, in der letzten Folge auch noch so krasse Sachen passieren, wo ich gedacht habe, so, wenn die auf wahren Begebenheiten beruhen, ui. Nun ja. Also Jerks auch ist von mir auch eine klare Empfehlung und ja, ich glaube, ich habe auch gar nicht mehr Themen. Ich wollte eigentlich schon von Anfang an gesagt haben, falls auf einmal ein großes Rauschen entstehen sollte, das ist, dass ich jetzt neuerdings das Babyphone im Einsatz habe, damit ich jetzt nicht immer alle 2 Sekunden rüberrenne und gucke, wie der Kleine so schläft, weil wenn ich ihn eingeschläfert habe, klingt hart, ne, dann guckt man doch immer mal wieder, natürlich gehe ich so zwischendurch trotzdem rüber, weil man bestimmte Dinge nicht hört, wie der Kleine zieht sich die Decke über den Kopf. Aber so was Aufwachen betrifft, das hört man sofort auf dem Babyphone. Eine coole Sache auf jeden Fall. Man kriegt nur Geräusche zurück, wenn irgendwas da drin passiert. Und da könnte ich den Bogen zu meinem Guilty Pleasure am Anfang wieder rüberbringen, was mich so ein bisschen zurückerinnert an, was ist, wenn auf diesem Rauschen irgendwas drauf ist, Steffen? Was ist, wie wenn bei, weiß ich nicht, wenn das wie bei Paranormal Activity anfängt und hier auf meinem Babyphone komische Geräusche kommen und ich trotzdem einschlafe und dann nachts irgendwie Aufnahmen von mir existieren, wo ich mittendrin aufstehe und die ganze Zeit vorm Bett stehe. Gruselig, fand ich damals, ja, sehr, sehr gruselig. Weiß nicht, war das, glaube ich, einer der Filme, die du auch geguckt hast, horrormäßig, Paranormal Activity, eines der verstörendsten, weil du ja dann in deinen eigenen vier Wänden überlegst, was könnte da sein. Nun gut, ich will kein weiteres großes Thema aufmachen. Ich schließe mich dir vollumfänglich an. Wenn du sagst, aus Zeitgründen, obwohl ja das Internet alle Zeit der Welt für uns hat, Steffen, wir könnten jetzt hier noch eine schöne Abhandlung machen über Franz Kafkas Verhältnis zu Frauen und die Geschlechterrollenidentität in seinem Roman. Aber das hebe ich mir für die nächste Folge auf, wird spannend. Ich habe mal ein Seminar in der Universität besucht, das sich mit Franz Kafka und Frauen beschäftigt hat. Hui, Mann, Mann, Mann, der war aber durch. Gut, ich komme wieder von Hölzchen auf Stöckchen, deswegen, wenn ich das letzte Wort haben soll, dann fällt mir da auch nichts Spannenderes ein, als ich wünsche euch allen einen schönen Tag, wenn ihr das gehört habt, unsere neueste Ping-Pong-Episode. Die nächste könnte ein Spezial werden oder wie du schon gesagt hast, eine Face-to-Face-Folge mit Video-Face. Da können wir uns ja dann demnächst mal drüber unterhalten. Du weißt ja, das ist hier ein bisschen anders gewohnt, wobei das man auch, glaube ich, organisiert kriegt hier. Ja, dann die üblichen Hinweise, auch wenn das die Abschiedsmusik immer macht, hört uns gerne überall, wo ihr könnt, auf unserer Webseite die13etage.de, auf Spotify, auf sonstigen Portalen, die wir haben, Social Media, folgt uns auf Facebook, Twitter, Instagram. Wahrscheinlich sind wir überall vertreten, ich weiß es gar nicht mehr so richtig. Social Media ist nicht so mein Game. Ja, und nochmal ein kleiner Plug, wenn ihr möchtet, wenn ihr hören wollt, wie ich Papa bin, dann natürlich auf jeden Tag Papa. Könnt ihr eingeben, einfach bei Spotify, dann findet ihr den Podcast mit einem sehr tollen Cover von Steffen gezeichnet. Also er hat einen Teil davon reingezeichnet, super gemacht. Würde mich auch sehr freuen, aber das reicht jetzt auch der Eigenwerbung. Ansonsten bei Steffen könnt ihr natürlich auch in die Comic-Cookies reinhören, auch ein super Ding. Oder wie angesprochen, seinem Instagram-Account folgen. Ich wünsche euch allen einen schönen Tag und wir hören uns das nächste Mal. Steffen, wenn du was hast, hau raus, ich bin weg. Ciao. Auf meine Frage mit der 23 ist der Basti gar nicht eingegangen. Ist er vielleicht doch bei den Illuminaten? Demnächst. In Etage 13. Herr Liebschner! Hey, wer seid ihr? Herr Wir Liebschner! Stellen hier die Fragen. Kommen Sie mit, wir müssen Sie mitnehmen. Nein! Nein! Sie verlassen Etage 13. Sollten Sie außerhalb unseres Stockwerkes mit uns Kontakt aufnehmen wollen, besuchen Sie uns doch auf facebook.com die 13. Etage oder auf Twitter @die13etage. Alle weiteren Infos zum Podcast erhaltet ihr auf die13etage.de. Die 13. Etage ist eine Produktion von Steffen Liebschner und Bastian Richezagen. Wir freuen uns über jeden Kommentar, Like oder Nachricht.